Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden. Mit Hugo Egon Balder. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Hugo Egon Balder und ich werde Sie die nächsten 3 Stunden durchs Programm führen. Ich kann es nicht verhindern. Sie können wegschalten, wenn Sie wollen. Ich würde Sie nicht raten, Sie versäumen einiges. Also, wir machen uns schöne 3 Stunden, machen Sie es gut. Und wenn Sie irgendwie Fragen haben an mich oder an irgendjemanden, tun Sie mir einen Gefallen, rufen Sie irgendeinen an, nur nicht mich. Ja, ich sitze hier im Studio und mache Ihnen einen schönen Tag. Also, bis gleich. Man hat mir gesagt, ich hätte einen Überraschungsgast am Telefon, der unbekannte alte Bekannte. Der unbekannte alte Bekannte. Ja, vielen Dank. Ja. Bevor wir dazu kommen, hätte ich vielleicht noch eine kleine Information für Sie zu Hause. Philipp Rösler hatte... Hallo? Hallo? Ich wollte was sagen, aber da ist er schon. Guten Tag. Ist ja eine komische Stimme. Kannst du mal einen ganzen Satz sprechen? Sag mal, mein Name ist... Mein Name ist... Ja, das reicht ja nicht. Ich muss ja wissen, wie du heißt. Aber das wirst du mir nicht erzählen. Die haben die Stimme so verfremdet. Sprich mal noch ein bisschen. Ich erkenne dich gleich. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Du weißt, ich kann was vorlesen, was ich gerade vor mir habe. Ja, mach das mal. Mach mal. Lies mal vor. Albert Watkins ist ein emeritierter Professor für Linguistik an der Harvard-Universität. In seinem Monumentalwerk How to Kill a Dragon findet sich der folgende dramatische Dialog. Aus dem bronzezeitlichen hethitischen Anatolien des 17. Jahrhunderts. Reicht, danke. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, also da kann man überhaupt keinen erkennen bei der Verfremdung. Das könnte meine Tante sein. Es könnte auch nicht meine Tante sein. Nee, nicht ganz. Nicht ganz. Aber ich kenne dich, ne? Du kennst mich, ja. Ich kenne dich auch übrigens. Ist wahr. Du kommst aus Berlin? Nee, ich bin schon öfter aus Berlin gekommen, aber nur, wenn ich vorher hingefahren war. Okay. Scheiße. Na komm, streng dich an. Ja, ich überlege ja schon. Kannst du mal ein bisschen höher sprechen? Natürlich kann ich höher sprechen. Das ist auch albern. Oder soll ich die Treppe hochgehen? Bringt das was? Ich überlege gerade, wer redet so? Wer redet so mit mir? Wie lange kennen wir uns, sag mal? Das ist nicht zulässig, aber schon lange. Das ist nicht zulässig, aber schon lange. Also vor dem Krieg schon? Vor dem ersten Jahr. Oh Mann, wer kann das sein? Da muss schon ein paar intelligentere Fragen stellen. Ich weiß, ja, mir fällt nichts ein um diese Zeit. Du bist ja auch nur im Radiomoderator. Ja, klar. Du bist verheiratet, ne? Ja. Du hast 3 Kinder? Nein. Warum nicht? Also nicht, dass ich wüsste. Hat sie geklappt oder was? Okay, du hast ein Kind. Ja. Siehst du, jetzt weiß ich, wer du bist. Und? Donald Duck, nein, ich weiß es nicht, verdammte Hacke. Nein, das ist auch, ich habe dich auch ein bisschen reingelegt. Du hast gesagt, du hast ein Kind. Natürlich habe ich ein Kind, aber das heißt ja nicht, dass ich nur ein Kind habe. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich habe dich gefragt, ob du 3 Kinder hast. Und du hast gesagt, ja, da habe ich gesagt, nein. Also hast du 2 Kinder? Genau. Also, ein Sohn und eine Tochter? Nein. Es bleiben nur noch 2 Möglichkeiten. 2 Söhne oder 2 Töchter? 2 Töchter. Du müsstest so ein bisschen wie bei dem früheren Was bin ich? Ja, anfangen zu fragen. Ja, was bin ich? Mein Gott, bei der Stimme kann man gar nichts fragen. Du kommst aus unserer Branche, also du machst Radio, Fernsehen oder bist arbeitslos? Genau so ist es, ja. Okay. So wie du. Okay. Du wohnst nicht in Berlin, dann wohnst du in Hamburg? Nein. Dann wohnst du in Köln? Ja. Ach du Kacke. Wen kenne ich denn in Köln? Viele, ich kenne viele in Köln. Bist Ralf Schmitz? Nein. Klingst aber so. Ich wäre gerne Ralf Schmitz, ich bin ein super Typ. So, ich glaube, die Zeit ist um, oder? Kann das sein? Ja? Ich guck, ja, hast du es nicht geschafft? Ich habe es nicht geschafft. Mein Gott, was für eine Pfeife. Och, Alter, ich werd verrückt, leck mich doch am Arsch. Jetzt hörst du mich. Ach du Scheiße. Hallo Hugo. Mein alter Freund Drexler. Ja. Du klangst ja ganz furchtbar. Hätte ich nicht gedacht, dass sie dich ans Telefon kriegen. Ich krieg dich nie ans Telefon, sag mal. Ja, ist halt Radio. Ja, eben. Fürs Radio tue ich alles. Also, ich darf den Hörer mal sagen und den Hörerinnen, vor allem müssen wir heute, früher haben wir immer gesagt, liebe Hörer, und dann hat Elster gesagt, ihr müsst sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, sind ja auch Frauen dabei. Also, ich begrüße jetzt mal alle Menschen im Radioland und sage, das ist mein alter Freund Jackie Drexler, mit dem ich zusammen bei Radio Luxemburg ganz, ganz viele Sendungen gemacht habe. Und der Mann ist eine Granate, der hat viele Sachen erfunden, viele Witze erfunden. Nicht? Zum Beispiel, ich kann Ihnen mal einen Witz erzählen, den er erfunden hat, unter anderem. Zum Beispiel sagt der Chef zur Sekretärin, sagen Sie mal, Fräulein Schröder, sind Sie eigentlich mit der Stellung hier zufrieden? Ja, sagt die Herr Direktor, aber der Locher drückt ein bisschen im Rücken. Ja, jetzt können Glauben Sie lachen. Glauben Sie ihm nichts, das doch, ist alles gelogen. Das ist nicht gelogen, du hast doch viel mehr gemacht. Sagen Sie mal, Freund Schröder, ist der Briefträger schon gekommen? Nein, Herr Direktor, aber er atmet schon ganz schwer. Ja, ist lange her. Ich hätte dich wirklich nicht erkannt. Ich habe es aber richtig verfremdet. Wie geht's dir eigentlich beruflich so jetzt? Ausgezeichnet. Ja? Was machst du gerade? Ich sitze hier und schreibe das, was ich dir gerade vorgelesen habe. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Du schreibst das, was du... Ach so, ja richtig, du schreibst ja gerade wieder ein Buch. Na, wir schreiben ja beide eins. Das ist ja, so sieht's aus. Habe ich vergessen, ja. Hast du den Hörern denn schon von deinem neuen Buch erzählt? Nein, ich bin noch nicht zugekommen, weil ich hatte eben so einen komischen Typen am Telefon, der seine Stimme verstellt hat. Das ist aber sehr rücksichtsvoll von dir. Ja, Alter, tust mir einen Gefallen. Ja, leg dich wieder hin. Okay. Bis gleich. Tschüss. Ciao. Radiolegenden mit Hugo Egon Balder. So, ich bin's wieder. Ich schaue ja gerade mal auf mein iPhone. Ich habe jetzt ein iPhone. Ne? Ich habe seit 6 Wochen habe ich ein iPhone. Ist unfassbar. Ich hatte vorher keins. Ich hatte so ein ganz altes Handy. Das war sehr schön. Man konnte mit diesem Teil telefonieren und man konnte eine SMS schicken und ich hatte auch einen Kalender. Und dann haben sie alle gesagt, du brauchst ein iPhone. Jetzt habe ich ein iPhone. Und wenn ich das iPhone jetzt hier halte, dann piept's. Also im Prinzip ist so ein iPhone albern. Was wollte ich jetzt sagen? Richtig, wir haben ja eine große politische Landschaft momentan. Niedersachsen hat gewählt und die Bundestagswahl steht vor der Tür. Und ich habe mich mit Herrn Drexler entschlossen, also der Herr, der eben am Telefon war, beziehungsweise er hat sich entschlossen, mit mir ein Buch zu veröffentlichen. Das kommt irgendwann raus. Und das werden wir zur Bundestagswahl veröffentlichen. Und da werden wir einfach politische Witze machen. Also wenn Sie Lust haben, mal irgendwo einen schönen Witz zu erzählen, der auch ein bisschen was hergibt, dann sollten Sie sich das besorgen. Ist auch ganz billig. Ich glaube sogar, Sie kriegen was raus, wenn Sie es kaufen. Ich weiß es nicht. Es ist sehr billig. Einen kann ich Ihnen ja schon mal sagen. Philipp Rösler hatte Geburtstag, nicht? Und man hat ihm gratuliert. Und zwar mit 40 zu 50 Stimmen bei 3 Enthaltungen. Ja, vielleicht bei der Gelegenheit, kennen Sie noch Schobert und Black? Werden Sie nicht kennen? Natürlich nicht, weil Sie alle viel jünger sind als ich. Schobert und Black waren 2 Menschen in den 70er Jahren, die wahnsinnige Sachen gemacht haben, zum Beispiel Limericks. Ich mag Limericks. Wissen Sie, was ein Limerick ist? Weiß jemand im Studio, was ein Limerick ist? Alle 80 Leute, die hier rumstehen, schauen mich mit großen Augen an. Ein Limerick ist ein 5-Zeiler, wobei sich die beiden ersten Zeilen und die letzte Zeile reimen und die dritte und die vierte. Das ist jetzt beschissen erklärt, aber es ist so. Ich mache mal ein Beispiel, ja, ein Limerick-Beispiel. Es lagen 2 Greise auf Rügen des Nachts in den letzten Zügen. In den ersten Zügen konnte keiner liegen, die halten gar nicht auf Rügen. Hat das hier irgendeiner verstanden? Nein. Gut, ich werde Ihnen im Laufe der Sendung noch ein paar Limericks erzählen. Jetzt machen wir erstmal Musik und ich gehe jetzt eine rauchen. Bis gleich. beating like a hammer. So, ich sitze hier und gehe gerade mal die Playlist durch und stelle fest, es ist kein einziger deutscher Titel heute dabei. Nicht ein einziger. Sie müssen alle Englisch können, obwohl die deutsche Sprache natürlich schön ist. Ich meine, wir reden alle Deutsch. Wir sind Deutsche, Sie sind Deutscher, ich bin Deutscher, wir sind alle Deutsch. Deswegen vielleicht vor den Nachrichten ein kleines Gedicht von einem ganz, ganz großen deutschen Dramatiker, der vor kurzem von uns gegangen ist. Schon etwas länger her, aber Sie werden ihn kennen, Heinz Erhardt. Ein großartiger Mann. Ich darf Ihnen dieses Gedicht mit auf den Weg geben. Wenn Sie jetzt die Nachrichten hören, denken Sie dran, was er gesagt hat. Es geht folgendermaßen. Wer ahnte, dass zum Weihnachtsfest Cornelia mich sitzen lässt? Doch nicht nur das. Zu Ostern jetzt hat sie mich abermals versetzt. Jetzt freue ich mich auf Pfingsten, nicht im Geringsten. Viel Vergnügen. Radio 1. Das Berlinale Radio. kuschelt mit dem bedeutendsten Bären der Welt. Der 27. Teddy Award, der wichtigste, queerste Filmpreis der Welt. Die Preisverleihung am 15. Februar im Rahmen der 63. Internationalen Filmfestspiele Berlin. Die Gala mit Rufus Wainwright live in der Station Berlin. Und im Anschluss die beste Berlinale Party mit Modeopfer und den Pet Shop Bears. Mehr Infos auf radio1.de. Der 27. Teddy Award. Radio 1. Für alle, die wissen, dass das Leben bunt ist. Und natürlich nur für Erwachsene. Werbung. Nicht kleckern. Klotzen. Genau. Jetzt gibt's den Fiat Ducato Easy bis 31. März mit 6.000 Euro Preisvorteil. Details bei Ihrem teilnehmenden Fiat Professional Partner. So muss Technik. Und deshalb gibt's jetzt den großen Technikbonus auf alle Produkte. Ab 499 Euro einkaufen und einen 50-Euro-Gutschein sichern. Und bei einem Einkaufswert ab 999 Euro gibt's sogar einen 150-Euro-Gutschein. Der große Technikbonus. Jetzt auf saturn.de und in allen Berliner Märkten. Nur bis 2. Februar. Saturn. So muss Technik. Der Fiat Ducato Easy. Bis 31. März mit 6.000 Euro Preisvorteil. Omi, was gibt's heute zum Essen? Was ganz Leckeres. Gib der Omi mal den Netto-Prospekt. Einfach besser. Die Preise bei Netto-Marken-Discount. Diese Woche Hähnchenschenkel tiefgefroren 2,5 Kilo für nur 3,99 Euro. Und McCain 123 Fritz 863 Gramm für nur 1,11 Euro. Netto. Einfach besser. Es geschieht mitten unter uns. In einer Novembernacht wird ein Transporter gestohlen. Der Dieb hat, ohne es zu ahnen, lebensgefährliche Fracht geladen. Vielleicht hält er das merkwürdige Knurren für ein Motorengeräusch. Dann allerdings... Ein Zirkus gastiert in der Stadt und im LKW wohnt Cäsar, ein 5 Jahre altes Löwenmännchen. Gott sei Dank, Dieb und Löwe bleiben unverletzt. Brenzliger geht's im Hauptstadtrevier zu. Immer dienstags um 18.50 Uhr im Ersten. Radio 1. Nachrichten. Mit Alexandra Nestmann. Bundesinnenminister Friedrich fordert eine Ausweitung der Gesetze zur Terrorbekämpfung. Die Bedrohungslage habe sich so entwickelt, dass eher mehr Gesetze gebraucht würden, sagte Friedrich im Deutschlandfunk. Heute nimmt die Regierungskommission zur Überprüfung der Antiterrorgesetze ihre Arbeit auf. Sie soll bewerten, welche Sicherheitsgesetze wie Rasterfahndung oder Telefonüberwachung sinnvoll und notwendig sind und welche nicht. Die SPD setzt ihre Jahresauftaktklausur in Potsdam fort. Die Parteispitze will den inhaltlichen Kurs für die Bundestagswahl 2013 abstecken. Es soll vor allem um Fragen der sozialen Gerechtigkeit gehen. Die teils glatten Straßen in Brandenburg haben den Autofahrern nur wenig Probleme bereitet. Von Mitternacht bis zum Morgen gab es laut Polizei 41 Unfälle mit 6 Verletzten. Das bewege sich aber im normalen Rahmen für einen Wochenanfang. Auf der A10 zwischen Niederlehme und Dreieck Spreeau wurden 6 Menschen verletzt, als ein PKW auf ein Räumfahrzeug auffuhr. Ein ausgedienter sowjetischer Satellit ist offenbar über Kanada abgestürzt. Die nicht verglühten Teile seien in der Nacht nahe der ostkanadischen Stadt Quebec runtergegangen, berichtet die Moskauer Nachrichtenagentur RIA Novosti. Der 2,5 Tonnen schwere Satellit war 1983 gestartet worden und sollte die Erdoberfläche beobachten. Er fiel jedoch dann wegen eines Fehlers aus. Soweit die Nachrichten um 10.34 Uhr. Jetzt geht's weiter mit Judith Mikoll. Radio 1. Wetter. Aktuell werden in Berlin und Brandenburg zwischen minus 2 und plus 2 Grad gemessen. Und heute ist es bewölkt, aber es lockert auch mal auf. Sogar etwas Sonne ist möglich. Dabei bleibt es meist trocken bei maximal 5 Grad. In der Nacht ziehen dann von Westen her teils dichte Wolken auf und im Verlauf der Nacht regnet es. Kurzzeitig ist auch Schneeregen möglich bei Werten zwischen minus 3 und 0 Grad. Und morgen ist es dann meist dicht bewölkt. Es lockert kaum auf. Zeitweise regnet es bei Höchstwerten zwischen 6 und 9 Grad. Weht ein mäßiger bis frischer Wind. Verkehr. A12 Berlin Richtung Frankfurt-Oder, kurz vorm Grenzübergang Frankfurt-Oder, ist nach einem Unfall immer noch die rechte Spur blockiert. A13 Dresden Richtung Berlin im Schönefelder Kreuz ist nach einem Unfall die linke Spur Richtung Dreieck Spreeau blockiert. A115 stadteinwärts zwischen dem Dreieck Nutetal und Samund ist die linke Spur wegen einer Baustelle gesperrt. Stadtverkehr Berlin A100 Richtung Neukölln, Höhe Spandauer Damm, steht ein kaputtes Fahrzeug auf der rechten Spur. A113 stadtauswärts zwischen dem Tunnel Rudower Höhe und dem Tunnel Altklinike ist die rechte Spur derzeit wegen Wartungsarbeiten gesperrt. Auf der A115 ist die Überfahrt zur A100 Richtung Charlottenburg weiterhin wegen Straßenschäden gesperrt. Es staut sich immer noch auf der A115 ab Hüttenweg, haben sie uns gemeldet. Und Prenzlauer Berg. Die Greifswalder Straße ist zwischen Hufelandstraße und Danziger Straße gesperrt. Der Grund sind auch hier Straßenschäden. Und abschließend haben wir auch noch Blitzermeldungen für Sie. Geblitzt wird auf der A24 Höhe Herzsprung in beiden Richtungen. In Eggersdorf auf der Altlandsberger Chaussee Richtung Autobahn. In Potsdam auf der Nute-Schnellstraße stadtauswärts Höhe Sterncenter. Und in Berlin in Siemensstadt auf der Nonnendammallee. Weitere Blitzer und auch Verkehrsmeldungen nehmen wir nach wie vor sehr gerne von Ihnen entgegen unter der Rufnummer 0331 70 99 888. Und wir wünschen Ihnen natürlich eine gute Fahrt. Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden mit Hugo Egon Balder. Einen wunderschönen guten Tag, ich bin's immer noch. Und bevor wir zu unserem Pop-Secret bzw. heute Radio-Secret kommen, wo Sie wieder ein wunderschönes Buch gewinnen können, machen wir ein bisschen Musik, damit Sie sich entspannen und anschließend hören Sie genau zu. Also bis gleich. So, jetzt kommen wir zum Radio Secret oder Radio Secret. Normalerweise Pop Secret, heute Radio Secret, weil ich als Legende, also vor dem Krieg, noch hier rumsitze. Also, Sie hören eine wunderschöne Geschichte und dann gibt es eine Frage. Und wenn Sie die richtig beantworten, dann kriegen Sie ein wunderschönes Buch. Welches, sage ich Ihnen hinterher. Hören Sie sich das alle erstmal in Ruhe an und dann sage ich Ihnen die Telefonnummer, dann können Sie anrufen. Und der Erste, der es richtig sagt, der hat gewonnen. Also, hier kommt's. Achtung, Achtung. Turn the radio off. Yes, I guess that's the thing directly in front of me. Können wir langsam anfangen? Hallo nach Deutschland. 9, 7, Radio Secrets. Das Radio-Legenden-Quiz. When you love her by the radio phone. Ich hatte eine Menge Geld investiert. Aber ich war auch überzeugt von meiner Idee. Es war ein kalter Wintertag im Dezember 1906. Der Wind pfiff um meine kleine Funkstation in Brand Rock an der amerikanischen Atlantikküste. Was ich an diesem Abend vorhatte, war nicht ganz ungefährlich. Schließlich stand das Gerät, mit dem ich als erster Mensch überhaupt live on air gehen wollte, unter Hochspannung. Meine Zuhörer kannte ich natürlich nicht persönlich. Es waren ein paar Matrosen auf ihren Schiffen vor der Atlantikküste. Ich startete die erste Rundfunkübertragung der Welt mit einer Phonographieaufnahme von Händels Largo. Das klappte ganz gut. Der schwierigere Teil sollte noch kommen. Ich wollte nicht nur Musik ansagen, wie es die Radio-DJs später machten. Nein, ich wollte auch selbst musizieren. Deshalb nahm ich meine Geige zur Hand. Und dann spielte ich für die Matrosen draußen auf dem Atlantik dieses Lied. Leider nicht so perfekt, wie es ein ausgebildeter Geigenvirtuose getan hätte, aber ich war schließlich Professor für Elektrotechnik und kein professioneller Musiker. Nach meiner musikalischen Einlage rezitierte ich einen Vers aus der Bibel und verabschiedete mich. Die weltweit erste Rundfunkübertragung war zu Ende. Jetzt sollten Sie nur noch wissen, welches Lied ich für die Matrosen auf dem Atlantik gespielt habe. Heute sagen wir adieu, ihr kleinen Hausfrauen. This is the final countdown. Radio Secrets. Frage, welches Lied spielte der kanadische Rundfunkpionier Reginald Fessender bei der weltweit ersten Rundfunkübertragung auf seiner Geige? Es kann ja nicht so schwer sein. Also rufen Sie an 0331 7099 111. I'm not afraid to die. Die Frage war, welches Lied spielte der kanadische Rundfunkpionier Reginald Fessenden bei der weltweit ersten Rundfunkübertragung auf seiner Geige? Antwort ganz einfach. Er spielte an Heiligabend 1906 bei der weltweit ersten Rundfunkübertragung Stille Nacht auf seiner Geige. Und die letzte Strophe, die sang er gleichzeitig mit. Das können die wenigsten von uns. Wir haben auch einen Gewinner, beziehungsweise eine Gewinnerin oder ein Gewinner. Ich verrate es Ihnen nicht. Wenn Sie wissen, wer gewonnen hat, rufen Sie mich nicht an. Es gab etwas Schönes zu gewinnen, und zwar den Radio 1 Comic der Woche aus dem Kreuzberger Comicladen Modern Graphics, Das Grab Alexanders des Großen. Das Buch ist weg, Sie müssen nicht mehr anrufen und beim nächsten Mal können Sie dann wieder mitmachen. So, wir machen noch ein bisschen Musik und dann erzähle ich Ihnen noch ein bisschen was aus meinem Leben. Das ist nicht sehr interessant, aber es wird Sie interessieren. Wir reden hier so ein bisschen dummes Zeug, nicht? Ja. Es ist gerade wieder ein älterer Herr gekommen, den wir sie nachher auch kennenlernen. Wir müssen ja aufpassen, dass wir nicht vom Stuhl fallen hier. Richtig. Ist ja alles, richtig, ne? Ja. Ein bisschen älter, ne? Herr Lippert ist da. Aber die Stühle sind schon schön. Eher abschüssig. Du siehst gut aus. Vielen Dank. Es wird ja viel gelogen in unserer Branche. Ich weiß. Nee, ich wollte was sagen zum Titel eben. Das war Neil Young. Kennst du noch Neil Young? Ja, natürlich. Ja, großartig. Neil Young, der ist am 2. Juni in der Waldbühne. Ach so, jetzt in diesem Jahr? In diesem Jahr. Und man sollte da hingehen. Ja, das sollte man unbedingt, weil diese Menschen sind ja Legenden geradezu und es gibt nicht so allzu viele. Das ist richtig, nicht? Deswegen bist du, glaube ich, auch hier heute. Das Schöne an der Sache ist ja, dass so Leute wie Neil Young, Lippert, ich, Keith Richard, sehen scheiße aus, aber leben lange. Ja, also ich weiß gar nicht so, ob man so kokett sein sollte. Ist einfach nur schön, dass es uns noch gibt. Das ist richtig. Ja. Also ich werde zu Herrn Lippert nachher noch ein bisschen was erzählen. Ja. Er ist zufällig vorbeigekommen. Was bedeutet, dass diese rote Lampe hier ständig leuchtet? Muss man sich Sorgen machen? Nee, das ist so Solarium. Da ist ein bisschen mehr Farbe drin. Ich habe auch so ein Gefühl, dass ich jetzt schon ein bisschen brauner bin. Herr Lippert ist vorbeigekommen. Der hat eine feuchte Wohnung. Der muss ab und muss ich immer. Also jetzt gerade um diese Jahreszeit ist ja alles furchtbar kalt. Ich finde das alles wunderbar. Diese Heizkosten, die machen einen ja arm. Sag mal, ich habe gerade vorhin Limerick erzählt von Rügen. Kennst du den eigentlich noch? Ich erzähle ihn nicht nochmal. Der große Limerick. Limerick ist so herrlich. Und da gibt es einen von Rügen, den du immer zitiert natürlich, hast. Natürlich, habe ich vorhin schon erzählt. Zitiere ihn bitte nochmal. Nein, ich kann ihn ja nicht zweimal erzählen. Ein älterer erzählen. Herr Zügen. Nein, ich kann ihn ja nicht zweimal erzählen. Ich habe ihn ja schon mal erzählt. Ich kann dir gerne einen anderen erzählen. War das der mit den letzten Zügen? Mit den letzten Zügen. Denn die halten gar nicht auf Rügen? Richtig. Aber ich weiß noch einen, und zwar einen sogenannten Dialektrik. Dialektrik. Ja, also sagen wir mal, ist ein sogenannter intellektueller Limerick. Ich wollte gerade sagen, sowas ist gar nicht mehr in Mode. Überhaupt nicht mehr. Schade. Man sollte die oder? Deutsche Sprache einfach mehr fördern, finde ich. Ja. Und gerade so ein intellektueller Limerick. Intellektrik. Intellektrik. Der klingt so ein bisschen gefährlich, dass man einen Schlag kriegen kann. Ist gefährlich, ja. Der regt auch zum Nachdenken an. Nicht? Zum Beispiel, also, das mag ja heute auch kaum noch jemand. Wenn du möchtest, würde ich ihn dir gerne vortragen. Gerne. Und du hast dann ungefähr 6 Stunden Zeit, um zu entschlüsseln. zu überlegen. Ob das jetzt ein Gag war oder einfach nur Blödsinn. Ich versuche mal ein intelligentes Gesicht zu machen. Gut, pass auf. Es saßen am Ufer des Indus 3 philosophierende Hindus. Ihr Problem war fatal, denn sie fragten voll Qual, sind ich es, ist er's oder bin du's? Hat mir... You can be funny. Sie haben ja eben schon gemerkt, Herr Lippert ist schon angekommen. Er sollte an sich viel später kommen. Ja. Aber es ist gut, dass er früher gekommen ist. Und so konnten wir auch den Notarzt jetzt aktivieren. Und das Sauerstoffzelt ist aufgebaut. Ruhe jetzt da hinten. Sauerstoffzelt ist aufgebaut und Herr Lippert wird ein bisschen reanimiert. Er kommt gerade aus Rügen. Ja, von Rügen. Und von Rügen. Er kommt von Rügen, nicht Herr von Rügen. Er spielt dort. Er spielt dort den Störtebecker. Nicht ganz. Nicht ganz. Er spielt fast den Störtebecker. Also er macht das, wenn Sie mal auf Rügen sind, er macht das immer unterschiedlich. Ein Jahr spielt er den Bäcker und ein Jahr spielt er den Störte. Es kommt immer daran, wie er Lust hat. Aber ich nehme an, Sie haben es schon gesehen, nicht? Sie kennen ja Lippi auch schon lange. Ist ja alter Haudegen. Wir kennen uns auch schon. Wir haben uns das erste Mal gesehen 1913. Das war in Posen. Der Krieg war gerade vorbei. Genau. Nee, er soll ruhig da stehen bleiben. Ist besser, wenn man ihn nicht hört. Bleib da hinten. Bleib da hinten. Ist schön, wenn du so aus dem Hintergrund. War eigentlich schon immer meine Art. Übrigens, ich darf Ihnen sagen, meine Damen und Herren zu Hause, Sie haben großes Glück. Ja. Sie sehen ihn nicht. Ja. So, wir machen jetzt noch ein bisschen Musik, dann kommen die Nachrichten und dann unterhalten wir uns ein bisschen mit Herrn. Wie war der Name nochmal? Moment. Frag mich das. Weiß ich nicht, irgend Flipper. Aber charmant, so. Ja. Super charmant. Flipper. Praktika 20% auf alles, außer Artikel der Marke Budget. 20%? Praktika, hier spricht der Preis. Berlin ist, wenn man sich erst im Kiosk die Zeitung holt und dann vom Finanzamt sein Geld. Die große Steuerserie mit den wichtigsten Neuerungen, praktischen Rechenbeispielen und der großen Expertentelefonaktion. Jetzt täglich in der Berliner Morgenpost. Das ist Berlin. Wir Shell-Experten lieben den Winter. Deshalb prüfen wir die neue Shell V-Power Dieselformel unter extremen Bedingungen. Wenn man morgens los muss, ist es gut zu wissen, dass das Fahrzeug sicher startet. Shell V-Power Diesel hilft Ihnen dabei. Es wurde entwickelt für volle Leistung bis minus 30 Grad. Tanken Sie jetzt Shell V-Power Diesel. Shell V-Power Diesel. Geprüft nach CFPP-Prüfnorm EN116. Und warme Socken nicht vergessen. Wissen Sie, was das Problem mit neuen Autos ist? Es dauert immer so lange, bis sie endlich geliefert werden. Furchtbar! Sparen Sie sich das Warten mit Renault Express. Neuwagen sofort zum Mitnehmen. Zum Beispiel den Renault Twingo ab 59 Euro im Monat mit 0% finanzieren. Bis 28. Februar bei allen teilnehmenden Renault-Partnern. Entscheiden Sie sich für Renault-Qualität. Endlich Gerechtigkeit. Der neue Rundfunkbeitrag. Einfach für alle. Eine Wohnung, ein Beitrag, ein Radio. Radio 1. Und wenn Sie einfach noch Fragen haben, www.rundfunkbeitrag.de. Radio 1. Nachrichten. Mit Alexandra Nestmann. Bundesumweltminister Altmaier will die Ökostromumlage auf jetzigem Niveau für 2 Jahre einfrieren. Damit sollen die Stromkosten begrenzt werden. Altmaier will dazu die bisherigen Regeln für neue Wind- und Solarparks notfalls beschneiden. Diese Strompreissicherung solle schon zum 1. August in Kraft treten. Energieexperten hatten wiederholt die Politik für die steigenden Strompreise verantwortlich gemacht. Bundesinnenminister Friedrich will die bestehenden Antiterrorgesetze ausweiten. Die Bedrohungslage habe sich so entwickelt, dass mehr Gesetze gebraucht würden, sagte Friedrich im Deutschlandfunk. Die deutschen Sicherheitsgesetze kommen ab heute auf den Prüfstand. Eine Regierungskommission soll sie bewerten. Jörg Brandscheid. Sie soll das Paket von Antiterrorgesetzen aus rechtsstaatlicher Sicht bewerten, wie es das Justizministerium formuliert. Es geht um zahlreiche Einzelmaßnahmen vom Umgang mit Konto- oder Flugdaten bis hin zur Rasterfahndung oder der parlamentarischen Kontrolle von Geheimdiensten. Ausgangspunkt sind noch die vom SPD-Innenminister Schily geschnürten Sicherheitspakete nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in den USA. Doch die Kommission tagt auch unter ganz aktuellen Vorzeichen der lange unterschätzten Gefahr des rechtsextremen Terrors in Deutschland. Ägyptens Oppositionsführer haben ein Angebot von Präsident Mohamed Mursi zum Dialog zurückgewiesen. Dies sei nur Zeitverschwendung, solange Mursi nicht die Verantwortung für das jüngste Blutvergießen übernehme, teilte Friedensnobelpreisträger El Baradei über Twitter mit. Mursi hatte am Abend nach Krawallen mit Dutzenden Toten über drei Städte am Suezkanal den Ausnahmezustand verhängt. Mehrere ausländische Gläubiger haben Myanmar gut die Hälfte der Schulden erlassen. Insgesamt beläuft sich der Verzicht der internationalen Geldgeber auf 6 Milliarden Dollar. Udo Schmidt. Mit dem Schuldenerlass soll der Reformkurs von Myanmars Präsident Thein Sein unterstützt werden, der das Land inzwischen zum Westen geöffnet und demokratische Reformen veranlasst hat. Die Asiatische Entwicklungsbank und die Weltbank kündigten gleichzeitig an, Myanmar einen Kredit von knapp 670 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Es ist der erste internationale Kredit seit 30 Jahren, den Myanmar erhält, das 50 Jahre lang vom Militär beherrscht, diktatorisch regiert und von der Außenwelt weitgehend abgeschlossen war. Der deutsche Regisseur Andreas Dresen ist Mitglied der internationalen Berlinale Jury. Das Gremium entscheidet über die Gewinner des Goldenen und der Silbernen Bären. Juryvorsitzender ist der chinesische Filmemacher Wong Kar-wai. Rund 400 Filme aus aller Welt sind vom 7. bis 17. Februar zu sehen, 19 davon im Wettbewerb. Soweit die Meldungen um 11:03 und jetzt weiter mit Judith Mikoll. Radio 1. Wetter. Derzeit werden in Berlin und Brandenburg immer noch zwischen -2 und +2 Grad gemessen. Und heute gibt es viele Wolken, aber es lockert auch mal auf. Es ist sogar etwas Sonne möglich. Es bleibt meist trocken bei maximal 5 Grad. Verkehr. A115 stadteinwärts zwischen dem Dreieck Nutetal und Samund ist die linke Spur weiterhin wegen einer Baustelle gesperrt. Stadtverkehr Berlin A111 stadteinwärts zwischen Seidelstraße und am Festplatz ist die rechte Spur wegen Wartungsarbeiten gesperrt. A115 stadteinwärts, die Überfahrt von der A115 zur A100 Richtung Charlottenburg ist weiterhin wegen Straßenschäden gesperrt. Es staut sich daher immer noch auf der A115 ab Hüttenweg. Wenn möglich, umfahren Sie diesen Bereich. Nutzen Sie zur Umfahrung beispielsweise die B1 Richtung Steglitz. Blitzer und Verkehrsmeldungen nehmen wir sehr gerne von Ihnen entgegen unter 0331 70 99 888 und wir wünschen gute Fahrt. Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden mit Hugo Egon Balder. So, ich habe den Hustenabfall überstanden, den hatte ich jetzt die ganzen Nachrichten über. War kurz, war so 6 Minuten, normalerweise noch eine halbe Stunde. Herr Mattau, kennen Sie den? Walter Mattau, der berühmte Schauspieler Walter Mattau, der leider verstorben ist, den hat man kurz vor seinem Tod gefragt, ob er noch ein Hobby hat. Hat er gesagt, ja, ich huste gern. So geht's mir auch. Ich wünsche Ihnen viel Spaß, wir haben noch ein bisschen Zeit, jetzt machen wir Musik und dann kommt irgendwas. Ich weiß auch nicht. Herr Lippert holt sich gerade einen Kaffee. Die meisten fangen mit so an. Die meisten fangen mit so an, ja. Er hat sich gerade einen Kaffee geholt, weil er kam ja gerade aus Rügen, wie wir erfahren haben. Genau. Und ich freue mich, dass Wolfgang... Ich will ja nicht kleinlich sein. Freue mich, dass Wolfgang Lippert heute trotz seines hohen Alters den Weg zu uns gefunden hat, hier nach Boston. Das war nicht leicht. Ich weiß es ja. Trink mal schön deinen Kaffee aus. Ja. Wir werden eines noch treiben gleich ein bisschen. Damit hatte ich gerechnet. Ist wahr. Also ich darf Ihnen sagen, der Mann, also trotz deines Alters, du siehst ja also nicht aus wie 70, nee, muss ich ehrlich sagen. Und zwar creme ich mich regelmäßig ein. Mit was denn? Na so, also die Sachen, meine Frau so übrig lässt, was so in den Büchsen noch drin ist. Ist wahr. Nutze ich nach. Ist wahr. Ja, Dosenmilch. Alles sowas. Also, ja. Also wir werden noch ein bisschen Spaß haben heute. Ich hoffe, Sie auch. Also wir auf jeden Fall. Wenn es Sie nicht in interessiert. Schalten Sie einfach ab. Ja, ist uns auch wurscht. Schalten Sie einfach um. Wir haben auch ein Keyboard hier stehen. Wir sind auf allen Sendern gerade. Das Schöne ist, dass dieses Keyboard, das ist extra für uns hier hergestellt worden. Nicht? Ja, und keiner benutzt es. Keiner benutzt es. So ein rausgeschmissenes öffentlich-rechtliches Geld. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich noch einen Elefanten bestellt. Aber auf mich hört ja keiner. Der hätte vielleicht auf dem Keyboard spielen können. Das ist richtig. So, wir machen jetzt noch ein bisschen Musik. Und, das war sehr kokett von dir. Du hast super gut gespielt gerade auf dem Ding. Du bist ein guter Keyboarder. Es hat nur keiner gehört, das ist das. Ja, das kriegen wir schon ein. Ich bin verkannt, meine Damen. Ich glaube, du bist verkannt. Ich bin verkannt. Ja. Ja, ich sitze hier und völlig verkannt. So, jetzt haben wir uns noch einen Kaffee geholt, Herr Lübert und ich. Und jetzt. Na, deiner ist schon durch der dritte. Meiner ist der dritte, ja. Ich muss ein bisschen was. Ich muss ein bisschen was erzählen zu der Entstehung von Erna Kort. Ja, sei so nett. Ja, ich bin so nett. Ich war ja damals ein Wessi, nicht? Ja. Ich lebte ja in West-Berlin. Ja. Bin ja auch in West-Berlin geboren. Und du machst in West-Berlin bin ich geboren. Ja. Und du machst es eine Sendung, die angeblich niemand kannte. Das war später. Ach, das war später? Das war Tutti Frutti, kam viel später. Ach so, ich dachte ja. Mensch, Lippi Erna haben wir gemacht in 18 Jahren. Ja, ja, 84 ja, oder ja, sowas. Ne? Ja. Na gut, und okay. Eines Tages kam mein alter Freund Jack White. Ja. Viele werden ihn unter dem Namen Horst Nussbaum noch kennen. Sei nicht so frech. Nein, kam zu mir und sagte, pass auf, es gibt einen Riesentitel, den spiele ich dir mal vor. Dann spielte er mir Erna kommt vor und habe ich zu ihm gesagt, den kenne ich. Den singt der Lippert, weil den Lippert kannte ich auch. Du machtest eine Sendung, die hieß Bong. Ja, nee, das machte Jürgen Karner, ja, aber da bin ich öfter aufgetreten. Da bist du aufgetreten. Auf jeden Fall habe ich dich bei Bong gesehen. Ja, das kann sein, mit genau. Diesem Lied. Richtig, richtig. Mit diesem Lied, weil ich lebte ja in West-Berlin. Du warst in West-Berlin, ja, schon kurz, du hast es gerade gesagt. Und ich konnte ja das DDR-Fernsehen empfangen. Ja, weil du in West-Berlin lebtest. Und ich hatte zwei große Favoriten im DDR-Fernsehen. Ja? Wolfgang Lippert und das Sandmännchen. Und du weißt natürlich nicht, dieses Geheimnis kann man lüften, das war ein und dieselbe Person. Ich wollte es nicht so sagen, aber du, wenn Sie ihn heute sehen, er sieht auch so aus. Gut, also ich kannte den Titel auf jeden Fall und der Jack sagte, pass auf, den machen wir auch, ich habe die Rechte und dann haben wir den gemacht. Ja. Und das war sehr lustig. Das war ein schönes Lied. Und ich habe mich gefreut. Also eigentlich wollte ich ja selber in den Westen fahren, aber ich durfte damals nicht verreisen, weil mir im Flugzeug immer schlecht wurde. Und da hatten die Funktionäre Sorgen, dass der sich vielleicht übergibt. Ja. Und deswegen hast du das gemacht, aber es ist letztendlich eine schöne Konstellation geworden. Du durftest damals nicht in den Westen, ich durfte das? Nicht, weil du ja aus dem Westen warst. Da hast du der westdeutschen Bevölkerung einen großen Gefallen getan. Ja, ich glaube auch. Also viele bedanken sich da heute noch, dass sie sagen, also irgendwann konnten wir es nicht mehr verhindern, aber schön war die Zeit auch. Schön war die damals, Zeit. Damals, schön natürlich, war die natürlich. Zeit. Ja, schön. Und dann, hör mal zu, wir haben ja dann, und das fand ich auch interessant. Erzähl mal ein bisschen, ich gehe mal aufs Klo. Und okay, mach mal. Es gehört ja, Erna kommt, gehört zu den wenigen gesamtdeutschen Liedern, haben wir gerade eben off the records gesprochen, ist ja so. Siebenbrücken, Karat, Sing mein Sachse, Sing, Wie ein Stern. Ich habe die zugehört. Von Frank Schögel, ja. Gesamtdeutsche Lieder. Ja. Du solltest dich ein bisschen konzentrieren vielleicht. So, pass mal auf da draußen im weiten Radioland. Jetzt hören Sie mal zu. Das Keyboard ist weg. Mhm. Das haben wir weggetan, das brauchen wir nicht. Wir haben ein komplettes Orchester hier. Ich darf die Damen und Herren mal bitten, sich zu Wort zu melden da hinten. Sind ja alle da. Und jetzt spielen alle mal. Und jetzt singen wir mal. Du fängst an. Ich fange an. Oh mein Gott, ich schäme mich, denn gestern war ich nämlich zu lustig. Alles voll Playback. Nein, ist echt. Jetzt du. Dass ich heute down bin und schrecklich anzuschauen bin, das wusste ich. Ach, wunderbar, geht doch. Ab und zu passiert das, aber mich geniert, das möchte ich. Jetzt du wieder? Doch. Nie mehr so ein Idiot sein, dann schon lieber tot sein möchte ich. Und jetzt du, Ed, kommt. Wir beten jetzt. Und das Allerschlimmste ist, Erna kommt. Erna kommt wieder mal, Erna kommt. Heute ist der Tag, an dem Erna kommt. Und wenn sie sagt, sie kommt, kommt sie prompt. Jetzt kommt die zweite Katastrophe. Oh, jetzt habe ich mich verhauen. Du kannst den Text nicht. Nee, du machst mich einfach, ich bin aufgeregt. Und wieder mal Erna kommt. Jetzt kommt. Jetzt pass auf. Ich fang wieder an, okay? Du fängst an. Born und muss ins Zimmer, die Erna war schon immer sehr häuslich. Und ich restauriere mich, wasch und parfümier mich ans scheußlich. Eine Karo rauch ich und so ein Vincent brauch ich. Mokka, du hast Zigarette gesungen. Zigarette, genau. Ey, und dann mach ich gymnastisch meinen Leib elastisch locker. Und dann freuen wir uns auf sie. Jetzt musst du sprechen. Ehrlich? Ja klar. Ich sag's euch ehrlich, wie es ist, Leute. Wenn ich diese Mordsbraut nicht hätte, ich würde sowas von versacken, absolut. Die ist die Einzige, die mich völlig im Griff hat. Hoffentlich wisst ihr nun, warum ich heute mit dem Lippi hier so, so unwahrscheinlich gut drauf bin. Erna kommt wieder mal, Erna kommt. Heute ist der Tag, an dem Erna kommt. Und wenn sie sagt, sie kommt, kommt sie prompt. Erna ist ja auch ein komischer Name, ne? Meine Oma hieß Erna. Erna kommt, Erna, der Tag, an dem Erna kommt. Und wenn sie sagt, sie kommt, kommt sie prompt. So ein bisschen anzüglich eigentlich, wa? Also bis auf herrlich ist es so. Jetzt kommt die Ausblende. Ja. Wollen wir uns mit ausblenden? Jetzt ist die Stelle für den Applaus. Vielen Dank. Vielen Dank, ich bedanke mich für den Applaus, meine Damen und Herren. Ich dachte, die Leute klatschen, aber es regnet draußen. Wir machen Musik, bis gleich. Wie das? Dream in Lingonia, in the farmer shining. meine Damen und Herren, ich habe mir vorgenommen, die Sendung etwas intellektueller zu gestalten. Oh ja, man merkt auch an diesem sonoren Ton gleich, dass da jetzt was Wichtiges kommt. Ja, man muss bin auch mal sehr gespannt. Man muss auch mal ein paar Fragen aufwerfen, die uns beschäftigen. Richtig. Also nicht nur immer Quatsch machen, das zum Beispiel, wie spät ist zum Beispiel. Aber ich darf dich mal fragen, Wolfgang Glippert, der neben mir sitzt. Hugo Egon fragt mich. Und versucht, Kaffee zu trinken, ohne sich zu bekleckern. Naja, es ist gerade mal wieder so gut gegangen. Weißt du, was ein Meinungsaustausch ist? Ja, sicher. Erklär mir das bitte. Ja, man tauscht seine Meinung. Also du hast plötzlich meine Meinung und danach habe ich deine Meinung. Meinst du das? Völlig richtig. Völlig richtig. Das ist so, als wenn unser Außenminister Herr Westerwelle zu Frau Merkel mit seiner Meinung reingeht und mit ihrer wieder rauskommt. Übrigens hat der Westerwelle, den habe ich getroffen vor 3 Tagen. Und? Wo genau? An welcher Körper? Genau, zwischen die Augen. Nein, den habe ich getroffen in Berlin und war freudig, der Mann. Er war freudig. Freudig ohne erregt. Nein, er hatte richtig gute Laune. Warum? Und, weil er hat mir erzählt, dass Frau Merkel nach 3 Wochen endlich mal wieder mit ihm geredet hat. Ach, siehste. Und ich habe ihn gefragt, was hat sie gesagt? Hat er gesagt, halt's Maul. Nein, ist jetzt ein Witz, ist ja Quatsch alles. Ja. Ich bin ja auch im musikalischen Bereich tätig. Kann man wohl sagen. Ja, so ein bisschen. Ich mache also nur ein paar Sachen. Und ich habe auch eine CD gemacht und da liegt mir ein Lied, liegt mir ganz besonders am Herzen. Ich weiß nicht, ob das für die Damen und Herren zu Hause jetzt so das Richtige ist. Vielleicht fühlen sich einige angesprochen, vielleicht auch nicht. Ich widme es dir. Wenn man so lange vorweg redet, dann schwant mir Böses. Wir hören es uns mal an. Nicht? Okay, kann ich mich jetzt weiß nicht, was du meinst. Pass auf. Das klingt konzertant. Ist konzertant. Ach so. Du hast die Lider gestrafft, deine Falten gerafft, hast dir Botox gespritzt, das hat auch nichts genützt. Du hast falsche Wimpern und lässt dich gern pimpern, liebst nur meine Asche, liegst mir auf der Tasche. Es kotzt mich an. Such dir einen anderen Mann. Arschloch. Ich hab dein Essen probiert, deine Muschi rasiert, deine Titten bezahlt und dir Bilder gemalt. Ich hab dich verwöhnt, du hast nicht mal gestöhnt, mich zum Affen gemacht, jetzt ist Schicht hier im Schacht. Es kotzt mich an. Such dir einen anderen Mann. Arschloch. Aber eins, das solltest du wissen, auch ich hab dich die ganze Zeit beschissen. Hast deinen Hals tätowiert, deinen Arsch korrigiert, deine Zähne gebleicht, damit auch nichts erreicht, deine Lippen gepumpt, bist bald völlig verdummt, an dir ist nichts echt, mein Gott ist mir schlecht, es kotzt mich an, such dir einen anderen Mann, Arschloch. Und nur bei Real. 10% Rabatt auf Sekt. Zum Beispiel Fraisinet, Rotkäppchen, Mumm, Söhnlein, Brillant. Auch online erhältlich. Real. Einmal hin, alles drin. Und falls Sie den Sekt nicht alleine trinken möchten, nur heute gibt's Aperol Aperitivo, die 0,7 Liter Flasche für nur 7,99 Euro. Hat Ihr Kind auch Probleme beim Lesen und Schreiben? www.los.de. In Deutschland, Österreich und Luxemburg. LOS.de. Viele tausend Schüler und Schülerinnen besuchen die LOS. Wissenschaftlich begleitet zur besseren Deutschnote. LOS.de. Graziano, was macht Cibo Espresso eigentlich so besonders? Die beste Bohnen, die sorgfältige Röstung, das intensive Aroma und dass man mit ihnen gewinnen kann. Gewinnen Sie jetzt Ihren Smart 42. Teilnahmecodes auf jeder 1000 Gramm Packung Espresso und Kaffeecrema. Jetzt für nur 9,99 Euro. Das gibt es nur bei Cibo. Radio 1. Nachrichten. Um 11.30 Uhr mit Michael Mellinger. Bundesumweltminister Altmaier will die Ökostromumlage ja auf jetzigem Niveau für 2 Jahre einfrieren. Damit sollen die Stromkosten begrenzt werden. Altmaier will dazu die Ökostromförderung verringern und von Anlagenbetreibern Sonderabgaben fördern. Die Regelungen sollen schon ab August in Kraft treten. Die SPD setzt ihre Jahresauftaktklausur in Potsdam fort. Die Parteispitze will den inhaltlichen Kurs für die Bundestagswahl 2013 abstecken. Es soll vor allem um Fragen der sozialen Gerechtigkeit gehen. Ägyptens Oppositionsführer haben ein Angebot von Präsident Morsi zum Dialog zurückgewiesen. Das sei nur Zeitverschwendung, solange Morsi nicht die Verantwortung für das jüngste Blutvergießen übernehme, teilte Friedensnobelpreisträger El Baradei über Twitter mit. Morsi hatte am Abend nach Krawallen mit Dutzenden Toten über 3 Städte am Suezkanal den Ausnahmezustand verhängt. Ein ausgedienter sowjetischer Satellit ist offenbar über Kanada abgestürzt. Die nicht verglühten Teile seien in der Nacht nahe der ostkanadischen Stadt Quebec runtergegangen, berichtete die Moskauer Nachrichtenagentur RIA Novosti. Der 2,5 Tonnen schwere Satellit war 1983 gestartet worden und sollte die Erdoberfläche beobachten. Er fiel jedoch wegen eines Fehlers dann aus. Das waren die Radio 1 Nachrichten um 11.32 Uhr. Radio 1. Wetter. Aktuell werden in Berlin und Brandenburg zwischen 0 und plus 4 Grad gemessen und heute gibt es Wolken, aber es lockert auch mal auf und es gibt teils auch mal längere sonnige Abschnitte. Es bleibt trocken bei maximal 5 Grad und nachts ziehen dann von Westen her teils dichte Wolken auf und im Verlauf der Nacht regnet es. Kurzzeitig ist auch Schneeregen möglich bei Werten zwischen plus 2 und 0 Grad. Und morgens ist es dann meist dicht bewölkt, es lockert kaum auf. Zeitweise fällt Regen bei Höchstwerten zwischen 6 und 9 Grad. Verkehr. A10 südlicher Berliner Ring zwischen Michendorf und dem Dreieck Nutetal befinden sich Personen auf der Fahrbahn. Stadtverkehr Berlin A115 stadteinwärts. Die Überfahrt von der A115 zur A100 Richtung Charlottenburg ist weiterhin wegen Straßenschäden gesperrt. Es staut sich immer noch auf der A115 ab Hüttenweg. Wenn möglich, umfahren Sie diesen Bereich. Nutzen Sie zur Umfahrung beispielsweise die B1 Richtung Steglitz. Und abschließend haben wir auch noch Blitzermeldungen für Sie. Es wird geblitzt unter anderem auf der A24 Höhe Herzsprung in beiden Richtungen. In Eggersdorf auf der Altlandsberger Chaussee, in Potsdam auf der Nute-Schnellstraße, stadtauswärts Höhe Sterncenter und in Berlin in Oberschöneweide auf der Rummelsburger Landstraße. Weitere Blitzer und Verkehrsmeldungen nehmen wir sehr gerne von Ihnen entgegen unter 0331 70 99 888. Und wir wünschen Ihnen natürlich eine gute Fahrt. Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden mit Hugo Egon Balder. So, wir haben noch ein bisschen vor uns und wir werden jetzt uns mit einem Thema befassen und zwar bis zum Ende der Sendung mit einem sehr interessanten Thema, wie ich finde. Sie können sich schon mal zu Hause Gedanken darüber machen, was Sie mir dazu sagen möchten. Wenn Sie wollen, können Sie mich anrufen. Das Thema heißt Norwegen und seine Anrainerstaaten. Super Thema. I'm heute an sich über das Thema Norwegen und seine andere in der Stadt sprechen. Fangen wir mit dem Norwegen-Pullover an. Aber nach Rücksprache mit Wolfgang Lippert haben wir uns entschieden, dass wir das nicht machen. Wir machen ein bisschen Quatsch, meine Damen und Herren. Ich würde Ihnen gerne noch ein kleines Gedicht erzählen. Okay. Heinz Erhardt ist ja mein Favorit, nicht? Ja. Kennst du es fing aber immer an. Noch ein Gedicht? Noch ein Gedicht, genau. Kennst du von Heinz Erhardt das kürzeste Gedicht, das er je geschrieben hat? Na, sag mal. Soll ich dir sagen? Auf, lasst uns zu den Tonnen eilen und dem Müll eine Abfuhr erteilen. Ja. Und dann gibt es noch das Gedicht von dem ein Nasshorn. Kennst du das mit dem Nasshorn? Ein Nasshorn ist auch schön. Ein Nasshorn und ein Trockenhorn. spazierten durch die Wüste. Da stolperte das Trockenhorn und das Nasshorn sagte, siehste? Ja, ich meine, sowas gibt es ja heute fast nicht mehr. Nicht so ein Mann wie Heinz Erhardt, den gibt es ja heute nicht mehr. So, nee, es gibt doch keinen, der sowas Ähnliches kann, oder? Das Schlimme ist ja, dass sich die Jüngeren, also alle Menschen unter 70, können sich ja fast nicht mehr an ihn erinnern. Nicht? Doch, ja? Ich glaube schon, ja. Ja, gibt es eigentlich noch Heinz Erhardt Fanclubs oder sowas? Das weiß ich nicht. Hat er eine Homepage noch? Nee, ne? Ich glaube nicht, nein. Ich hatte mal das große Glück in einer NDR-Fernsehsendung. Hast du ihn kennengelernt? Nein, leider nicht. Weil du bist ja vom Alter her könntest ja irgendwie... Vielen Dank, Herr Lippert, Dankeschön. Nein, ich hatte das große Glück, mal in einer Fernsehsendung vom NDR zu sein, wo Heinz Erhardt, glaube ich, 100. Geburtstag gefeiert hätte, wenn er noch am Leben wäre. Ja. Da waren sie alle da, also seine Kinder, Gero Erhardt und Marek und die Töchter und so. Und wir haben alle ein Buch in die Hand bekommen. Ja, Heinz Erhardt hat alles fein säuberlich aufgeschrieben, sein ganzes Leben, alles abgeheftet. Ja. Und ich hatte auch so einen Ordner. Und da war ein Text drin, die Dispo von einer Silvestershow im ZDF aus dem Jahre 1971, wo oben drüber stand dann Peter Alexander, Abholung im Waldschlosshotel und so weiter und Anneliese Rodenberger und so weiter. Mhm. Da stand alles drauf, wer wann wo Proben hat. Herrlich. Und unten drunter hat Heinz Erhardt mit der Hand geschrieben, was für eine Scheiße. Das ist wirklich wahr, ist kein Quatsch. War er ein Introvertierter? Er war ein sehr harter Arbeiter. Er hat zu Hause sich eingeschlossen und seine Kinder mussten ihn ertragen und mussten sich das auch anhören, nicht, was er also so von sich gegeben hat. Und das ist natürlich alles großartig, was der war. Ich bin neulich mal bei einem alten Film hängen geblieben, wo er die Hauptrolle spielte. Und zwar war er ein Restaurantbesitzer, der seine Kunden nicht leiden konnte. Und das war eben genau das Gegenteil von seinem Image, diese Rolle. Richtig. Und die muss ihm wohl viel Freude gemacht haben. Ja. War etwas Wahres da dran? Weißt du mehr? Ich weiß es nicht. Also sie erzählen alle nur... sehr nett von ihm. Jetzt piept's gerade. Ich glaube, das Handy von Herrn Lippert... Du hast mir wieder eine unanständige SMS geschickt. Sie müssen wissen, der Lippert kriegt laufend Anrufe. Der letzte Anruf kam aus Hollywood. Er soll seine Fotos wieder abholen. Genau. Jetzt machen wir Musik und dann hören wir uns wieder. Sie haben mich umentschieden. Yeah. habe das große Glück, jemanden am Telefon zu haben, von dem ich nicht weiß, wer es ist. Es ist ein Überraschungsgast. Hallo, Oliver Kalkofe. Hallo. Ich weiß auch nicht, mit wem ich rede. Ich glaube, es ist Hugo Egon Balder. Ja, moin. Ja. Hallo. Und noch mit Lippert sogar an ja, der Backe. Ja, der sitzt neben mir. Der hat eine feuchte Wohnung. Der ist einfach vorbeigekommen. Verstehst du? Und hat gesagt, der Doppelwopper des Wahnsinns. Genau, genau. Ist es. Finde ich großartig. Aber gut, dass die Leute euch nicht sehen müssen. Ist ja nur Radio. Da hast du völlig recht, ja. Oliver, wie geht's dir? Im Moment noch gut. Was gibt es Neues? Ach, ich kümmere mich jetzt ja wieder mal endlich um den ganzen Irrsinn des Fernsehens. Ja. Und da gibt es ja viel zu kümmern. Indem ich ja wieder Mattscheibe mache und muss mir den ganzen Irrsinn angucken und dagegen ankämpfen. Das ist nicht immer gut für die Gesundheit, aber es macht trotzdem Spaß. Sag mal, hat sich da eines verändert in den letzten Jahren? War das früher einfacher oder ist es heute einfacher? Also es hat sich sehr viel verändert. Es ist, wenn wir mal so ein bisschen zurückgucken, auch in die Zeit, gerade wenn du so an die 90er denkst, ne, so als das Privatfernsehen aufkam, da war noch so ein gewisser freudiger Naivität auch dabei. Da wollte man so richtig Fernsehen machen. Und heute geht es immer mehr darauf, dass man wirklich merkt, es geht nicht mehr darum, Fernsehen zu machen, sondern es geht darum, damit Geld zu machen. Also das heißt, billig irgendwelche Programme in den Sender zu rotzen und dabei Leute lächerlich zu machen und vorzuführen. Und so dieses, wie man früher in Shows oder irgendwie noch was mit Menschen gemacht hat, über die man auch lachen durfte, wenn die mal ein bisschen dusselig waren, aber es war immer noch irgendwie was Nettes dabei. Also das Fernsehen wird langsam so etwas bösartig und das macht wenig Freude dann. Ja, ist so ein bisschen ich sag's mal vorsichtig, eine Verdummung setzt ein mittlerweile. Also das hat man ja immer vom Fernsehen behauptet, ne? Also ja, das aber war ja früher schon. Ja, aber diesmal, also ist es ja mittlerweile extrem. Jetzt stimmt es. Also inzwischen ist es leider wahr geworden. So in den 70er, 80ern, als wir nur die Öffentlich-Rechtliche hatten, da war immer so dieser moralische Zeigefinger, ne? Da sollte man immer was lernen beim Fernsehen. Da war immer bei allem so gedacht, dass man auch so ein bisschen das Schulwissen und das Wissen abfragte und so. Dann kam so der Spaß dazu, als die Privaten dann eben dazu kamen. Dann wurde es so alles ein bisschen bekloppt und man zeigte einfach nur, ey, es kann auch lustig sein, auch mal ohne Sinn. Und dann hat man gesehen, ach, das ist ja alles auch anstrengend, ne? Wenn die Leute, die eigentlich sonst gucken sollen, das selber machen und wir das bei denen zu Hause in der Wohnung drehen und denen 50 Euro in der Hand geben, bleibt für uns ganz viel über. Wir müssen gar nichts mehr machen und wir können sagen, die haben ja selber Schuld, weil die gucken das ja. Und das ist auch so ein Zynismus, der da inzwischen entsteht. Das finde ich irgendwie schon komisch. Ja, du hast das, glaube ich, allerdings ein bisschen schwerer. Denn als du angefangen hast, das Fernsehen, sagen wir mal, ein bisschen durch den Kakao zu ziehen oder sehr stark durch den Kakao zu ziehen, da gab es das ja noch nicht. Mittlerweile haben wir ja Switch Reloaded und wir haben die Heute-Show und mittlerweile haben wir ja auch die Fernsehformate, die an sich schon von Hause aus schon so beschissen sind, dass man sie gar nicht mehr verarschen kann. Also hast du jetzt da ein Problem? In gewisser Weise ja. Also dieses, was du eben sagtest, gerade Programme, die eigentlich schon so schlimm sind, dass man ja schon selber denkt, es ist eine Parodie. Das Problem ist, dass halt ein Großteil der Zuschauer das ja trotzdem noch ernst nimmt und die Fernsehsender ja auch noch so frech sind, uns das als ernst zu verkaufen. Also ich habe immer noch genug Stoff und ich mache es auch noch immer auf so eine andere Art, dass ich da kein Problem habe mit den ganzen anderen Formaten. Ich finde da ganz gar nicht genug von geben, die uns zeigen, wie schlimm manches ist, was man da zeigt. Mhm. Aber so dieses, weißt du, so, dass man früher einfach mal aus dem Bauch darüber lachen konnte, also über das, was da wirklich passierte, das ist so ein bisschen weg. Du musst immer öfter den Leuten dabei dann versuchen, auch noch zu erklären, dass wir nicht über die vorgeführten Leute lachen wollen, sondern dass wir eben hierbei auch klar machen müssen, mal wer dahinter steckt und warum man das macht. Richtig, ja. Das macht es schwerer. Also, und das macht es auch dann nicht mehr so leicht, einfach mal locker drüber zu lachen. Aber Satire muss sein und ich finde das schön, dass du zu den großen Hardcore-Satirikern gehörst in diesem Land. Ich habe eine Idee, Oliver, und ich möchte dich gerne fragen, ob du mitmachen möchtest. Ich würde gerne dem RBB, wo ich jetzt gerade sitze, anbieten, dass wir wöchentlich eine große Samstagabend-Show machen. Sehr gerne. Die du moderieren sollst. Ja. Die Show heißt Wetten? Fragezeichen. Ja, das ist gut. Das gab es auch noch nicht, glaube ich. Ja. Das ist gut. Ja. Ich finde das schön. Also wenn du das machen würdest, fände ich das gut, weil du würdest alles vereinen, was es im deutschen Fernsehen gibt. Du, ich habe Zeit. Also ja? Samstag ist sowieso nichts los. Ja? Meine Sendung ist immer Freitag um 20 Uhr, da habe ich Samstag, habe ich frei. Das hast kann du frei? Ich gerne machen. Gut, ich sage dir gleich, es ist für dich auch nicht teuer. Du müsstest also maximal 3.000 Euro bezahlen pro Folge. Dann geht das. Dann geht das. Nein, das würde ich mir schon mal gönnen. Gut, ich habe dich im Hinterkopf. Es war schön, mit dir gesprochen zu haben. Ich wünsche dir viel, viel Glück für deine Sendung und ich darf allen Menschen jetzt draußen empfehlen, sich diese Sendung anzugucken, damit sie wirklich mal richtig schönes Fernsehen sehen. Richtig, aber auf Tele 5 jeden Freitag 20 Uhr. Olli, das wollte ich sagen. Und dann immer RBB 20 Uhr jeden Samstag danach. Genau, genau. Ne? Jetzt wollte der ältere Herr neben mir, Herr ja. Lippe ja. oder wie er heißt. Ich wollte dir noch die Daumen drücken und eine gute Quote wünschen. Dankeschön. Ja, passt gut auf euch auf. Das ist eine Schleimerei. Ich muss auf ihn aufpassen. Der ist so tappelig geworden. Oliver, der Schleim, der Lippe, das ist für mich. Der ist so tappelig. Dass er die Schnabeltasse umkippt und das alles dann vom in die Keyboard läuft. Abgerutscht. Oliver, mach's gut. Vorsichtig sein. Gut, bis dann. Machen wir. Und die Brillengläser sind dicker denn je. Eine Ausstellung in der Schering-Stiftung. Was machen Fische hunderte Meter tief auf dem Meeresgrund vor Spitzbergen? Es gibt Wissenschaftler, die erforschen das mit Sonden und Kameras. Diese akustischen Signale werden zu Kunst, wenn der Schweizer Hannes Rickli sie zu einer audiovisuellen Installation macht. Ein Experiment, das per Videostreams und Soundfiles diese kilometertiefe Unterwasserwelt in den Raum der Schering-Stiftung nach Berlin holt. Zu finden unter den Linden 32 in Mitte, Fische lauschen, so heißt das Projekt. Zwischen 11 und 18 Uhr kann man dabei sein, bei freiem Eintritt. Werbung. Was macht die neue Senior Allnet Flat eigentlich so günstig? Ganz einfach, der Preis. Nur 19,90 Euro im Monat. Inklusive Flat fürs Festnetz, für alle Handynetze und fürs Internet. Perfekt für Smartphones. Jetzt auf senio.de. Weil einfach, einfach, einfach ist. Omi, was gibt's heute zum Essen? Was ganz Leckeres. Gib der Omi mal den Netto-Prospekt. Einfach besser. Die Preise bei Netto-Marken-Discount. Diese Woche Hähnchenschenkel tiefgefroren 2,5 Kilo für nur 3,99 Euro. Und McCain 123 Fritz 863 Gramm für nur 1,11 Euro. Netto. Einfach besser. Nur noch bis Donnerstag. Die Simio Allnet Flat 2 Monate gratis. Jetzt auf simio.de. Radio 1 vom RBB. Schlagzeilen. Die 12 Uhr Nachrichten. Bundesumweltminister will Ökostromumlage einfrieren. Andreas Dresen in Berlinale Jury berufen. Das Wetter wolkig mit Auflockerungen und etwas Sonne, meist trocken bei 3 bis 5 Grad. Um 12 Uhr mit Michael Melliger. Bundesumweltminister Altmaier will die Ökostromumlage auf jetzigem Niveau für 2 Jahre einfrieren. Damit sollen die Stromkosten begrenzt werden. Die Regelungen sollen schon ab August in Kraft treten. Aus Berlin Michael Göschenberg. Die Umlage zahlen alle Stromkunden. Aktuell liegt sie bei 5,28 Cent pro Kilowattstunde. Zum Jahreswechsel war sie um 50% gestiegen. In den folgenden Jahren will Altmaier die Erhöhung dann begrenzen auf maximal 2,5% pro Jahr. Auf diese Weise will der Bundesumweltminister dazu beitragen, die Strompreisentwicklung kalkulierbarer zu machen. Um die Begrenzung der EEG-Umlage zu finanzieren, will Altmaier an anderer Stelle die Hand aufhalten, vor allem dort, wo bisher noch Ausnahmeregelungen greifen. So sollen auch die energieintensiven Unternehmen, die bisher keine Umlage zahlen müssen, in begrenztem Umfang zur Kasse gebeten werden. Bundesinnenminister Friedrich will die bestehenden Anti-Terror-Gesetze ausweiten. Die Bedrohungslage habe sich so entwickelt, dass mehr Gesetze gebraucht würden, sagte Friedrich im Deutschlandfunk. Die deutschen Sicherheitsgesetze werden ab heute von einer Regierungskommission bewertet. Aus Berlin Stefan Überbach. Das FDP-geführte Justizministerium will die Sicherheitsgesetze kritisch überprüfen und unnötige Einschränkungen der Bürgerrechte möglichst streichen. Bundesinnenminister Friedrich, CSU, dagegen glaubt, dass im Kampf gegen den Terror eher mehr Gesetze nötig sind. Die Kommission geht auf einen Kabinettsbeschluss vom Sommer 2011 zurück. Damals waren zahlreiche befristete Sicherheitsgesetze um 4 Jahre verlängert worden. Die FDP hatte ihre Zustimmung von einer Überprüfung der Regelungen abhängig gemacht. Zu der Expertenrunde gehören unter anderem die ehemalige Generalbundesanwältin Harms und der frühere FDP-Innenpolitiker Burkhard Hirsch. Ägyptens Oppositionsführer haben ein Angebot von Präsident Morsi zum Dialog zurückgewiesen. Das sei nur Zeitverschwendung, solange Morsi nicht die Verantwortung für das jüngste Blutvergießen übernehme, teilte Friedensnobelpreisträger El Baradei über Twitter mit. Morsi hatte am Abend nach Krawallen mit Dutzenden Toten über 3 Städte am Suezkanal den Ausnahmezustand verhängt. Mehrere ausländische Gläubiger haben dem südostasiatischen Myanmar gut die Hälfte der Schulden erlassen. Insgesamt belaufe sich der Verzicht der internationalen Geldgeber auf 6 Milliarden US-Dollar, teilte die Regierung mit. Udo Schmidt berichtet. Mit dem Schuldenerlass soll der Reformkurs von Myanmars Präsident Thein Sein unterstützt werden, der das Land inzwischen zum Westen geöffnet und demokratische Reformen veranlasst hat. Die Asiatische Entwicklungsbank und die Weltbank kündigten gleichzeitig an, Myanmar einen Kredit von knapp 670 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Es ist der erste internationale Kredit seit 30 Jahren, den Myanmar erhält, das 50 Jahre lang vom Militär beherrscht, diktatorisch regiert und von der Außenwelt weitgehend abgeschlossen war. Der Potsdamer Regisseur Andreas Dresen ist Mitglied der internationalen Berlinale Jury. Das Gremium entscheidet über die Gewinner des Goldenen und der Silbernen Bären. Juryvorsitzender der diesjährigen Berlinale ist der chinesische Filmemacher Wong Kar-wai. Rund 400 Filme aus aller Welt sind vom 7. bis 17. Februar zu sehen, 19 davon im Wettbewerb. Das waren die Radio 1 Nachrichten um 12.04 Uhr. Radio 1. Wetter. Derzeit werden in Berlin und Brandenburg zwischen 1 und 4 Grad gemessen. Am Nachmittag lockert es neben Wolken gelegentlich auch mal auf. Gebietsweise ist auch längere Zeit Sonne möglich. Es bleibt meist trocken bei maximal 5 Grad. In der Nacht ziehen dann von Westen her teils dichte Wolken auf und im Verlauf regnet es. Kurzzeitig ist auch Schneeregen möglich bei Werten zwischen plus 2 und 0 Grad. Und morgen ist es dann meist dicht bewölkt. Es lockert kaum auf. Zeitweise regnet es bei Höchstwerten zwischen 6 und 9 Grad. Verkehr. Stadtverkehr Berlin A115 stadteinwärts. Die Überfahrt der A115 zur A100 Richtung Norden ist weiterhin wegen Straßenschäden gesperrt. Es staut sich immer noch auf der A115 und zwar ab Hüttenweg. Wenn möglich, umfahren Sie diesen Bereich. Prenzlauer Berg, die Greifswalder Straße ist zwischen Hufelandstraße und Danziger Straße gesperrt. Der Grund sind Straßenschäden. Und Blitzermeldungen haben wir auch. Geblitzt wird unter anderem auf der A24 Höhe Herzsprung in beiden Richtungen. In Potsdam auf der Nute-Schnellstraße stadtauswärts Höhe Sterncenter. In Berlin in Oberschöneweide auf der Rummelsburger Landstraße und in Siemensstadt auf der Nonnendammallee. Weitere Blitzer und auch Verkehrsmeldungen nehmen wir sehr gerne von Ihnen entgegen unter 0331 70 99 888. Und wir wünschen Ihnen natürlich eine gute Fahrt. Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden mit Hugo Egon Balder. So, ich habe schon eine ganze Zeit hinter mir und wie Sie an meiner Stimme hören, bin ich voll motiviert und es macht großen Spaß und ich bin immer noch voll da und freue mich, dass ihr auch alle... Nee, jetzt mal ernsthaft. Also wir haben wirklich ein lustiges Treffen hier. Ich komme mir vor wie so in so einem Seniorenheim. Wolfgang Glippert ist immer noch da, ja. Und das ganze Orchester ist hinten noch. Und alle noch da. Ich darf Ihnen mal vielleicht zu Hause mal erklären, wie so ein Studio aussieht. Sie kennen es ja nicht. Sie wissen ja gar nicht, was hier läuft. Nicht? Also, wo fängst du denn an? Also wir sitzen hier, also ich darf mal, ich schätze mal, das Studio hat ungefähr die Größe... so 80 mal 80 Meter, ja, werden es schon sein. Ja. Nicht? Also so zwei Fußballfelder. Hm, nicht? Ungefähr. Ganz hinten sitzt ein Mensch, der hat Kopfhörer auf. Hm. Das ist der, der mir immer das Zeichen gibt. Dass du reden sollst. Damit ich das Zeichen geben kann, damit mir einer sagt, wann es losgeht. Dazwischen ist aber noch einer, weil die Entfernung einfach so groß ist. Der gibt das weiter. Ich habe nicht zugehört. Was hast du gesagt? Die Entfernung ist so groß, dazwischen ist einer, der gibt das weiter. Wie ein Schiedsrichter. So, jetzt ist aber Schluss mit dem Quatsch hier. Wir machen noch eine lustige Sendung und wir werden noch ein bisschen telefonieren, werden wir auch noch. Und Herr Lippert, sag mal, Kinder, habt ihr irgendwo Klebeband für den Lippert hier, damit wir mal ein bisschen mehr, naja, egal. Klebt ihn zu. Ja, meine Damen und Herren, ich habe jetzt hier eine alte Weggefährtin von mir am Telefon, Hella von Sinn. Frau von Sinn, wie geht's Ihnen denn, Sie kleine fette Schnecke? Hm? Ja, das lasse ich mir von Ihnen nicht sagen. Mit wem spreche ich überhaupt? Na, mit Hugo, Mann. Wie mit Hugo, Mann? Na, mit Hugo, Mann, Baby. Hey, komm, sprich dich aus, Mann. Nee, das ist nicht Hugo. Warum denn nicht? Ach, bist du's wirklich? Ja, natürlich. Sag mal, du bist ja echt eine Schnecke. Warum soll ich denn ich nicht ich sein? Nee. Schizophrenie oder was? Gespaltene Persönlichkeit? Wer denn noch? Nein, ist nicht Hugo. Okay, ich gebe dir jetzt mal noch einen Kandidaten, der so tut, als wäre er Hugo. Mach mal. Ja, da wollen wir mal gucken, ob der es ist. Na, mach mal. Moin, Helly. Ja, moin, Helly. Was hast du denn da für Moderatoren, die Musik da gerade schon so schweigen? Pass auf, ich muss dir das erklären. Ja. Neben mir sitzt Wolfgang Glippert, der hat eine feuchte Wohnung. Ja. Der ist hier einfach reingekommen, der hat gesagt, gut, wenn du schon mal hier bist, dann kannst du gleich was erzählen. Ja, ich hab und jetzt kriegt er wieder einen Anruf aus Hollywood, und so. Ich soll die Bilder abholen. Das ist alles furchtbar. Sag mal, wollte Wolfgang Glippert mir jetzt wirklich gerade den alten Hugo Egon Balder Imitator? Naja, er hat gedacht, wir könnten es schaffen irgendwie, aber es geht eben nicht. Ich hab's auch nicht geglaubt. Ich hab's also ihr euch traut, mit mir Luxor, ich werde mit dem alten Mann im April silberne Hochzeit feiern und das ihr stimmt. Glaubt, ich kenne seine Stimme nicht. Ja, wir haben auch ein bisschen auf die technische Qualität gehofft. Sag mal, stimmt das? Feiern wir silberne Hochzeit schon? Ja, April 88 ging es los. Ehrlich? Und mit Adam Riese, wenn wir jetzt 2013 haben wir sowas von silberne Hochzeit. Ist ja nicht zu fassen. Silberne Hochzeit, wir beide vor der Kamera im April. Was machen wir da? Ja, ich hatte gehofft, du lädst mich auf eine Kreuzfahrt ein. Ja. Auf eine Kreuzfahrt? Angemessen. Auf eine Kreuzfahrt. Okay, ich habe ja eine gemacht im letzten Jahr, Helly, das war stinklangweilig. Nee, ich traue mich auch nicht, auf den Schiff zu gehen. Aber vielleicht können wir mal hier mit der kleinen Seilbahn zum Zoo hin und zurück. Weißt du, beim Rhein, oder? Mit der Seilbahn zum Zoo. Ist auch nicht schlecht. Sage mal, was wollte ich Ihnen fragen? Habe ich jetzt vergessen? Ja, das kann ich dir sagen. Du wolltest mich am 17. Dezember anrufen und das hast du nicht gemacht. Nee, hab ich nicht gemacht. Habe ich auch vergessen. Ich vergesse so viel. Mensch, ich werd jetzt 73, da kriegt man irgendwie... Oh, du lügst mich an, du wirst nicht 73 und ich will mit dir noch Senioren-TV machen. Was willst du mit mir machen? Senioren-TV. Keine schlechte Idee. Könnten wir treiben, aber dazu bist du nur noch viel zu jung. Können Ach, du gute Haut. Habe ich den Damen und Herren zu Hause im Radio eigentlich schon mal erzählt, dass Hella von Sinnen wunderschöne Beine hat? Ja, hat sie. Ich weiß das. Hast du der lieben Fernsehnation erzählt? Ja, das habe ich. Das stimmt, ja. Ach, sag mal, Dicker, bist du da gerade bei RBB? Ich bin gerade bei RBB. Weil da können wir schön Reklame machen. Am 1. Februar kommen meine Lachgeschichten nochmal, wo du auch so lieb über mich sprachst. Richtig, so. Das stimmt, das habe ich gesehen im Fernsehen, das wollte ich aufzeichnen, kann ich aber nicht. Siehste, kannst du denn RBB aufzeichnen? Eben nicht, das ist ja das Problem. Warum denn nicht? Weil mein Fernseher irgendwie hat eine RBB-Sperre. Pass mal auf, dann brenne ich dir die CD. Das wäre nett. Ja, gerne. Das wäre nett. Ich hab's gelesen in der Zeitung, aber ich bin nämlich nicht da, ich bin auf Theatertournee und ich kann es auch nicht sehen, das ist doof. Bist du auch in Köln auf Tournee? Nee, in Köln waren wir ja schon, wir sind jetzt ganz weit, wir sind über das ganze Land von Basel bis Buxtehude. Du bist so ein Seppel, anstatt dass du mal eine SMS gibst und sagst, schickt eure Hintern in den am Dom oder was? Theater? Am Dom war ich ja. Naja gut, aber Mensch, ich denke mir immer, mein Gott, das ist immer so anbiederhaft, wenn man dann sagt, komm doch mal und so. Ja, du hast ja nicht Unrecht, aber wenn man danach sich unter einen großen Fass Kölsch legen kann, hat es doch wieder was für sich. Das ist richtig, aber wir können es ja so auch mal unter das Kölsch legen. Ja, das wäre schön. Das meine ich doch. Sag mal, wohnst du überhaupt noch in Köln, du? Ich wohne noch in Köln, natürlich, ich bin immer noch da, aber ich mache ja auch fernsehmäßig momentan nichts mehr, ja, weißt du? Ja, ich doch auch nicht. Ja, eben. Und ich bin ja gerade am überlegen, ob wir wieder etwas machen wollen. Ich habe gerade mit dem Oliver telefoniert, Oliver Kalkofe. Ja. Und ich habe ihm angeboten, ich werde jetzt in nächster Zeit für den RBB eine Samstagabendsendung produzieren. Und er wird die moderieren. Vielleicht kannst du die Assistenz machen. Die Sendung heißt Wetten? Fragezeichen. Ich muss mal gucken, ob ich einen pinkfarbenen Overall habe. Nein, eben nicht. Du sollst so bleiben, wie du bist. Nicht verkleiden, Helly. Das macht man nicht. Nee. Das hast du noch nie gemacht im Fernsehen und das sollte man auch nicht tun. Ja. Nicht einfach so sein, wie man ist. Ja. Ja? Wie man ist? Wie man ist. Wie man ist. Ja. Zu Mittag. Ja. Sag mal. Wenn der neben dir sitzt. Na gut, jetzt mir. Ich freue mich, deine Stimme zu hören. Wir haben es auch so lange nicht gehört. Hast du jetzt eben den Hugo so schlecht imitiert oder den Moderator? Du, ich habe mir Mühe gegeben und ich wusste nicht so genau. Er sollte mir noch ein paar Sätze vorsprechen, dass ich mir seine Diktion so ein bisschen annehmen kann. Das ganze Berliner Geschwafel und so. Hat nicht geklappt, aber schade. Aber Helly, du weißt das doch, wenn man mit Amateuren zusammenarbeitet. Ja, das hat keinen Zweck. Ich muss noch mal ein bisschen auf die Weide. Hörst du Conny im Hintergrund lachen? Ich soll dir liebe Grüße bestellen. Dankeschön, Grüße wieder. Wenn du den Libby mal sehen möchtest, der spielt ein Zweiteiler auf Rügen. Ja. Und zwar Störtebecker. Im Sommer spielt er Störte und im Winter Bäcker. Damit sich ein bisschen ausgleicht. Ja, aber du musst im Sommer vorbeikommen. Ich bin so froh, dass ihr beiden eure alten Schachte miteinander austauschen könnt. Ja. Kannst du dir denn auch gleich noch einen Kamillentee zusammen? Ja, kriegt er. Kannst du dich eigentlich, der hustet bloß so viel, das ist furchtbar. Kannst du dich eigentlich daran erinnern, dass ich nach unserer Sendung bei Alles Nichts oder mit Wolfgang Glippert meinen Führerschein verloren habe? Ja. Oh Gott, mit Wolfgang Glippert war das? Ja. Erinnere mich, dass du gerne mal deinen Führerschein Bein verloren hast. Nein, es war, es ist lange her. Konnte mich nicht mehr an die Zusammenhänge. Es ist lange her. Es war 1989 und ich musste ihn mir schön trinken. Ja. Nee, er hat es nicht wegen Alkohol verloren, wegen Telefonieren, oder? Ja, wegen beidem. Aber beidem. Das kommt okay. Ja auch nie wieder vor. Du hattest 89 schon Handys? Nee, du hattest wahrscheinlich in deinem Porsche Attrappe. So ein Telefon. Ich hatte keinen Porsche. Ich hatte so einen alten Mercedes und da war ein Telefon drin, das stimmt. Ja. Nee, aber man sollte das, ich darf alle Hörern darf ich jetzt auffordern, bitte trinken Sie nicht, wenn Sie fahren. Trinken Sie nur, wenn Sie nicht fahren. Ja. Aber dann richtig. Ja. Deswegen fahre ich ja so selten selber. Ja, auch so, ja stimmt. Sag mal, fliegst du eigentlich wieder? Oder? Ja, ich fliege wieder. Also nicht nach Amerika, aber ich fliege in Deutschland. Warum? Ich war neulich in Zürich. Ich fliege wieder. Also ich ob du das jetzt glaubst oder nicht, Herr Balder, dass alle denken, ich hätte Angst vorm Fliegen. Ja, das darf ich mal. Ich habe keine Angst vorm Fliegen. Aber ich hasse es, in diesem begrenzten Raum mit fremden Menschen und schlechter Luft zu sitzen. Das ist nicht der Grund, Helly. Wenn du ganz ehrlich bist, das ist nicht der Grund. Und ich darf allen, die jetzt am Radio sitzen, den wahren Grund nennen. Ich bin auch gespannt. Ich bin mit Hella und Cornelia sehr oft geflogen. Ja. Ja. Das Problem ist, wenn man mit Hella und Cornelia fliegt, dass das Skatspiel noch nicht beendet ist, wenn man gelandet ist. Das heißt, wir haben immer Skat gespielt. Ach so. Und es waren schon alle draußen und wir waren immer noch nicht fertig. Und die Stewardessen wurden wirklich langsam böse und haben gesagt, wir müssten an sich den Flieger mal sauber machen. Und da wir alle auf dem Flug nichts getrunken haben, außer viel Bier, hat Hella meistens zu der Stewardess gesagt, das ist Fassland. Ja. Und seitdem wir nicht mehr Skat spielen, fliegt sie nicht mehr. Ja. Das ist wirklich wahr. Aber das war eine schöne Zeit, Helly. Ich hoffe, du kannst dich daran erinnern. Ich erinnere mich da sehr gerne an. Und ich hoffe, dass wir bald wieder regelmäßig in Städte fliegen, Skat spielen und schöne Fernsehproduktionen zusammen machen. Das werden wir machen. Und ich musste dich nicht wieder überreden. Ich musste Frau von Sinn zu Genial daneben überreden. Kannst du dir das vorstellen? Doch. Wirklich? Ja, sie wollte es nicht machen. Sie hat gesagt, ich kann das Warum nicht? Warum nicht? Das weiß ich nicht. Ich habe mir das nicht zugetraut. Ich habe gedacht, ich kann nicht so wie die ganzen Comedians aus dem Ärmel alte Pointen schütteln. Da wusste ich noch nicht, dass das, was ich kann, genau gesucht ist für das. Ja, das habe ich aber von Anfang an gesagt. Ja, und das ist das Schöne an Hugo, dass der Hugo besser weiß, was ich kann, als ich selber. Und deswegen möchte ich bald wieder mit dem alten Mann arbeiten. Ja, ich möchte dir zum Abschluss noch etwas mit auf den Weg geben, Hella. Hm. Ja? Bitte denk dran, die finnische Regierung. Ja. Legt größten Wert darauf. Alte Lappen abzugeben. Ich bin froh, wenn ich jetzt weiter im Becken und Politär spielen kann. Es war auch will die alte Lappen abgeben? Nein, die finnische Regierung hat nochmal darauf hingewiesen, alte Lappen nicht wegzuwerfen. Nee. So, den Witz, ich werde von Frau Bonsin. Mein Gott, da lacht der Lippen immer. Natürlich, noch so, den kann ich noch nicht. Ich bin aus dem Osten. Er kennt ihn nicht. Ich bin aus dem Osten. Er kennt ihn nicht. Ja, das stimmt, ihr hattet ja nichts. Na doch, aber Lappen nicht. Das ist das Problem. Ich habe dem Herrn Lippert eben schon erzählt, dass ich Herrn Westerwelle getroffen habe vor 3 Tagen. Hier kommt jetzt ein Schwulenwitz oder was? Nein, ganz ernsthaft. Den habe ich getroffen und der hatte sehr gute Laune. Ja, einmal Conny hatte neulich Nacht sehr gute Laune. Sie ging über den Ring und da stellte sich ein Mann vor sie hin und sagte, willst du meinen Penis sehen? 10 Euro. Und? Und? Sie sagte, nee, Mann, ist ja viel zu kalt und ging weiter. Aber ich meine, wie sind die Exhibitionisten heutzutage schon drauf? Können Sie rausgehen, hat sie gesagt. Können Sie rausgehen, ist auch nicht schlecht. Können Sie rausgehen, ist auch nicht schlecht. Nein, ich wollte dir nur sagen, dass ich Herrn Westerwelle getroffen habe, vor 3 Tagen. Ich warte immer noch auf die Schwulenpointe. Er hatte sehr gute Laune. Ja, schön, Habt Geduld, die Pointe kommt. Und ich habe ihn gefragt, warum. Und er hat gesagt, Frau Merkel hätte seit 3 Wochen endlich wieder mal mit ihm geredet. Ach so. Und noch nicht, immer noch nicht. Habe ich ihn gefragt, was sie gesagt hat. Sie hat gesagt, halt's Maul. Ach ja, gut, wenn wir uns wiedersehen, werden wir deine Pointe mal schärfen. Ja, muss man ein bisschen überarbeiten. Aber ich könnte mit euch jetzt noch stundenlang plaudern. Ich finde es so schön, dich zu hören. Ich kann leider nicht mehr weiter telefonieren. Ja. Warum nicht? Dir fehlt die Kraft. Nein, aber ich kriege jetzt einen Husten. Du musst jetzt husten wieder. Der hustet mit einer Regelmäßigkeit, das ist wirklich erstaunlich. Hör mal, ihr Lieben, habt noch viel Spaß. Danke für den Anruf. Macht euch einen schönen Nachmittag. Grüß ja, sei geknutscht, bleib gesund, bis bald. Hugo, bis bald. Ja, leg dich wieder hin. Ja, ich liege ja die ganze Zeit. Ist mir klar. Okay, tschüss. Ciao. Tschüss. I love the way you're so deliberate. How you light your cigarette. Head on one side as you pull. You look almost regal. I'm digging it on your mobile one, high clothes, blue smoke curling out your nose. Wearing one of my shirts and what some call pantyhose, cause you look wicked in scanty clothes. Long legs like an antelope. You're my antidote to city life, my pretty wife. Hooked up the year before, together 13 out of 24. And you would never guess, I wanna miss you less and see you more. See you more. See you more. See you more. And when I kiss you, I'm never sure. How do I get to miss you less and see you more? I miss you less, see you more. I love to know you better. Miss you less, see you more. I love to know you better. Miss you less, see you more. I love to know you better. Miss you less, see you more. I love to know you better. Your mood, from your approach to food, you use a rude red shoes to accessorize your attitude, desensitized to my roving eyes and ready smile. I get loving that's versatile, worth the extra mile, lying next to me, your textured voice whispering. I'm listening with my whole skin, holding on to the moment for all it's worth. How could I continue to be the sky without my earth? And when I kiss you, I'm never sure. And when I kiss you, I'm never sure. How do I get to miss you less and see you more? Miss you less, see you more. I love to know you better. Miss you less, see you more. I love to know you better. Miss you less, see you more. I love to know you better. Miss you less, see you more. I love to know you better. To know you better, miss you less, see you more. Love to know you better, miss you less, see you more. Love to know you better, miss you less, see you more. Love to know you better, miss you less, see you more. Love to know you better, miss you less, see you more. Miss you less, see you more. Miss you less, see you more. Love to know you better, miss you less, see you more. Love to know you better. Radio 1, die Rückkehr der Radiolegenden. Emotion, world is frozen, talks in circles, and Greek. I can hear, I can hear, I can hear. Ich habe jetzt die ganze Zeit drüber nachgedacht, wo bist du eigentlich abgeblieben? Woher du mich kennst. Die ganzen Jahre. Wo warst du eigentlich die ganzen Jahre? Also ich darf vielleicht mal sagen, für alle, die sich jetzt erst einschalten, neben mir sitzt ein älterer Herr, Wolfgang Lippert. Danke. Und ich kann mich noch erinnern, du warst auch mal fest angestellt. Ja, wo? Bei irgendeinem Sender. Ja. Und ich weiß noch, dass der Programmdirektor zu dir sagte, Herr Lippert, Ihre Art, sich von mir nicht einschüchtern zu lassen, gefällt mir. Sie sind offen, Sie sind aufrichtig, Sie sind entlassen. Sowas kommt vor. Das ist schön, ja. Ja, schön. Du warst in Leipzig, ne? Irgendwie jetzt, ja, also im Sommer, seit 12 Jahren bin ich bei den Störtebeker Festspielen auf der Insel Rügen, ja, und singe dort. Das habe ich dort studiert. Du hast Singen studiert. Ich sag das extra jetzt so, weil ich wette, dass du gleich wieder einen Scherz auf den Lippen hast. Nein, aber ich habe es wirklich mal studiert. Erzähl mal weiter, ich höre nicht hin. Back to the roots. Ich weiß nicht, ob du Fremdsprachen sprichst. Also ich bin wieder zurückgekehrt zu meinen Wurzeln. Ja. Und Wurzel da oben vor täglich etwa 7000 Menschen. Das ist fantastisch. Und ich bin der Situation dankbar. Ein ernstes Wort, ganz kurz. Ja. Und mache ansonsten ein bisschen Fernsehen. Habe für einen Kinderkanal zwischendurch ein paar Sachen entwickeln dürfen, auf die ich sehr stolz bin. Mhm. Und bin trotz des hohen Alters, was wir gerade angesprochen hast, immer noch relativ rege unterwegs, und das ist ganz nett. Und ja, man muss ja auch sehen, wo man bleibt. Ja, Ich meine, das ist ja auch so, das Geld wird ja auch immer knapper. Nee, naja, du brauchst ja jetzt auch für den Pool, da musst du Salz kaufen immer regelmäßig, weil sonst verödet ja alles. Verödet. Und mit dem Geld, das Geld wird immer knapper. Ich war gestern auch wieder bei der Bank, wollte 500 Euro wechseln. Haben Sie das Konto voll? Nee, aber ich hatte keinen. Ach so. Zum dritten Verkauf. Das Motorrad Baujahr 67 an den jungen Mann dort. Schatz, wie bezahlen wir das eigentlich? Mit einem Kredit. Ja, aber wenn wir... Dann zahlen wir die erste Rate später. Ist schon vereinbart. Und wenn... Dafür haben wir einen ratenfreien Monat. Der flexible Deutsche Bank Privatkredit. Jetzt zu Top-Konditionen. Ah, als nächstes ist Schmuck dran. Deutsche Bank. Leistung aus Leidenschaft. Die Familienwochen bei Chevrolet gehen weiter mit dem neuen Chevrolet Cruze Station Wagon. Den dynamischen Kombi gibt es jetzt ab 15.990 Euro oder für 169 Euro im Monat ohne Anzahlung. Ein Angebot der Chevrolet Deutschland GmbH. Chevrolet. Jetzt bei Praktika 20% auf alles, außer Artikel im Maike Budget. 20%? Praktika, hier spricht der Preis. Erleben Sie Roman Polanskis Meisterwerk. Tanz der Vampire. Deutschlands beliebtestes Musical. Nur noch bis Sommer. Und nur in Berlin. Jetzt Tickets sichern unter tanzdervampire.de. Hallo, liebe Schneeschieber. Hallo, Frostbeulen. Hallo, Scheibenkratzer. Hier ist Dagmar Meier von Carglass. Winter kann so schön sein, kann aber auch nerven. Am spannendsten ist diese kalte Zeit übrigens für Ihre Windschutzscheibe. Wenn Sie jetzt den Innenraum aufheizen, entstehen so große Spannungen im Glas, dass aus jedem Steinschlag sofort ein Riss werden kann. Lassen Sie die Heizung also aus und kommen Sie noch vor dem nächsten Frost zu Carglass. Wir reparieren Ihre Scheibe mit unserer patentierten Technologie in nur 30 Minuten. Danach können Sie die Heizung auch direkt wieder aufdrehen. Und das Ganze kostet Sie, dank Ihrer Versicherung, meist keinen Cent. Einfach 0800 7x2. Carglass repariert, Carglass tauscht aus. Radio 1 Nachrichten. Um 12.30 Uhr mit Michael Mellinger. Bundesumweltminister Altmaier will die Ökostromumlage auf jetzigem Niveau für 2 Jahre einfrieren. Damit sollen die Stromkosten begrenzt werden. Altmaier will dazu die Ökostromförderung verringern und von Anlagenbetreibern Sonderabgaben fordern. Die Regelungen sollen schon ab August in Kraft treten. In Mali haben die alliierten Truppen auch die historische Wüstenstadt Timbuktu von den islamistischen Rebellen befreit. Diese kontrollieren jetzt nur noch die im Nordosten liegende Stadt Kidal. Kurz vor der Einnahme Timbuktus zündeten die Islamisten eine Bibliothek mit uralten Handschriften an. Während ihrer Herrschaft hatten sie bereits mehrere zum UNESCO-Weltkulturerbe zählende Bauten zerstört. Ägyptens Oppositionsführer haben ein Angebot von Präsident Morsi zum Dialog zurückgewiesen. Das sei nur Zeitverschwendung, solange Morsi nicht die Verantwortung für das jüngste Blutvergießen übernehme, teilte Friedensnobelpreisträger El Baradei über Twitter mit. Morsi hatte am Abend nach Krawallen mit Dutzenden Toten über 3 Städte am Suezkanal den Ausnahmezustand verhängt. Ein ausgedienter sowjetischer Satellit ist über Kanada abgestürzt. Die nicht verglühten Teile seien in der Nacht nahe der ostkanadischen Stadt Quebec runtergegangen, berichtete die Moskauer Nachrichtenagentur RIA Novosti. Der 2,5 Tonnen schwere Satellit war 1983 gestartet worden und sollte die Erdoberfläche beobachten. Der ehemalige deutsche Radprofi Grischa Niermann hat den Gebrauch von EPO-Doping in den Jahren 2000 bis 2003 gestanden. Alle weiteren relevanten Informationen werde er den Anti-Doping-Autoritäten und Kommissionen mitteilen, ließ Niermann mitteilen. Der 37-Jährige fuhr 12 Jahre für den niederländischen Radrennstall Rabobank und nahm 9-mal an der Tour de France teil. Das waren die Radio 1 Nachrichten und jetzt geht es weiter mit Judith Mikoll. Radio 1 Wetter. Aktuell werden in Berlin und Brandenburg zwischen 1 und plus 4 Grad gemessen. Am Nachmittag lockert es neben Wolken gelegentlich auch mal auf und gebietsweise gibt es auch mal längere sonnige Abschnitte. Es bleibt überwiegend trocken bei maximal 5 Grad. In der Nacht ziehen von Westen her dann teils dichte Wolken auf und im Verlauf regnet es dann auch. Kurzzeitig ist auch Schneeregen möglich bei Werten zwischen plus 2 und 0 Grad. Und morgen ist es meist dicht bewölkt. Es lockert so gut wie gar nicht auf. Zeitweise regnet es bei Höchstwerten zwischen 6 und 9 Grad. Verkehr. Stadtverkehr Berlin A115 stadteinwärts. Die Überfahrt von der A115 zur A100 Richtung Norden ist weiterhin wegen Straßenschäden gesperrt. Es gibt daher immer noch Stau bzw. stockenden Verkehr auf der A115 ab Hüttenweg. Prenzlauer Berg, die Greifswalder Straße zwischen Hufelandstraße und Danziger Straße gesperrt. Der Grund sind Straßenschäden. Und Friedrichshain, auf der Karl-Marx-Allee zwischen Warschauer Straße und Straße der Pariser Kommune nur eine Spur wegen Straßenschäden frei. Dort müssen Sie immer wieder mit Stau rechnen. Und Blitzermeldungen haben wir auch. Und zwar wird geblitzt unter anderem auf der A24 Höhe Herzsprung in beiden Richtungen, auf der B1, B5 in Hoppegarten bei Müncheberg Richtung Jansfelde, in Schöneiche in der Friedrichshagener Straße. In Potsdam wird geblitzt auf der Nutesch Schnellstraße statt auswärts Höhe Sterncenter und in Berlin in Oberschöneweide auf der Rummelsburger Landstraße. Weitere Blitzer und auch Verkehrsmeldungen nehmen wir nach wie vor sehr gerne von Ihnen entgegen unter 0331 70 99 888 und wir wünschen Ihnen natürlich eine gute Fahrt. Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden mit Hugo Egon Balder. So ist es, da bin ich wieder froh, Laune. Zumal sprichst du Fremdsprachen, Wolfgang? Ja, auf jeden Fall. Welche denn? Sächsisch. Was noch? Englisch, Portugiesisch, Spanisch, ja. Französisch. Ja. Swahili. Auch. Dann begrüß doch mal alle Hörerinnen und Hörer mal auf Portugiesisch jetzt. Portugiesisch, das ist ja Quatsch, was du jetzt machst. Ja? Richtig jetzt. Achso, nee, ich kann jetzt undeutlich nur Portugiesisch. Gut, Französisch? Das ist Quatsch. Das heißt Le Bœuf de Aix, la vache die Kuh, fermier la porte, mach's Türchen zu. ich habe mir mal Gedanken gemacht. Du hast aber abgelesen jetzt, das war falsch. Nein, ich habe nicht abgelesen. Das ist was anderes. Nein. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, ich werde jetzt 63. Wie alt wirst du jetzt? 53. 53. Also ja. War ich schon eine Weile. Also ich bin 60 jetzt. Ja. Na, wir sind ja fast gleich alt. Ja. Nicht? Und man macht sich ja auch Gedanken. Du siehst aber wirklich fantastisch aus für dein Alter. Vielen Dank. Man macht sich ja auch Gedanken über das Ableben irgendwann, nicht? Langspielplatte ist schon riskant. Und ich habe mir mal überlegt, wenn ich so über einen Friedhof gehe, ich gehe manchmal sehr gerne auf Friedhöfe. Ja. Weil diese Ruhe ist dann einfach wunderschön. Schön, ja. Man kann sich gehen lassen. Ja, man kann sich gehen lassen. Man hat auch, kriegt andere Impressionen, nicht wahr? Auf jeden Fall. Die Welt ist friedlich. Kann Namen studieren. Was mich ein bisschen stört, sind die Grabinschriften. Das finde ich irgendwie langweilig. Deswegen habe ich mich entschlossen, meine Damen und Herren, wenn Sie Lust haben, rufen Sie mich an. Ich werde auf deinen? Was schreibt man darauf? Ich weiß schon, es gibt ja den berühmten Grabsteingestalter. Es gibt ja den berühmten Komiker W.C. Fields, den gab es mal. Ein amerikanischer Komiker, der in 30er Jahren groß war, W.C. Fields. Aha. Der hat auf seinem Grabstein stehen, entschuldigen Sie bitte, dass ich liegen bleibe. Das finde ich auch sehr komisch. Ja. Auf höflicher meinem, Mensch, oder? Ja, auf meinem soll stehen, ich wäre jetzt auch lieber auf Hawaii. Oder sehr schön ist auch, gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Oder stellen Sie sich bitte hinten an. Was am allerschönsten ist... Werfen Sie 50 Cent in die Zahlbox. Also mein Favorit ist ja Franz Mayer, tot. Nicht schlecht. Scherbe kriegt. Spielen nachher. Ich kann ja noch ein bisschen spielen. So, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer draußen an den weiten Empfängern. An den Apparaten. Das ist ein Quatsch. Radiolegende, morgen ist wieder eine Legende dran. Und ich hoffe, dass ich ihn in kürzester Zeit am Telefon begrüßen kann. Die Älteren unter Ihnen werden sich erinnern, also alle in meinem Alter. Er war lange, lange beim Rias, glaube ich. Ich kenne ihn gut. Er hat auch mal für mich einen Text geschrieben. Ich habe ja auch mal gesungen, ganz früher. Weißt du den Text noch? Ja, ich weiß auch. Fischer, nee, ich weiß nicht mehr. Ich frage ihn gleich mal. Gregor Rotschalk ist gleich am Telefon und ich freue mich drauf. Cool. Die Rückkehr der Radiolegenden. Morgen ist er dran. Und jetzt habe ich ihn am Telefon. Gregor Rotschalk. Gregor, guten Morgen. Mein lieber Egon. Hi. Ich habe dich ja seit ewigen Zeiten nicht mehr gehört. Ich dich auch nicht. Endlich mal wieder jemand, der Egon zu mir sagt. Natürlich. Das finde ich schön. Weißt du, woran ich immer daran denke? Ich habe mir extra die Mühe gemacht und habe eine deiner Jugendsünden ausgegraben. Um Gottes Willen. Es war übrigens eine gemeinsame Sünde von uns beiden. Okay. Kannst du dich daran noch erinnern? Ich glaube ja. Wie hieß das Lied? Fischers Friss? Isolde. Isolde, natürlich. Natürlich, ja, Isolde. Das war der andere Song Nummer 1 der berühmten Firma in der Wittelsbacher Straße. Hansa Musikproduktion. Ich war Nummer 1. Ich glaube, 2 war Zander und 3 war Gabriel. Kann das sein? 2 war Gabriel und 3 war Michael Thilo. Michael Thilo, genau. Da war noch bei Pini Eden, Jasmin Bonin und Gunter Gabriel. Richtig, genau. Hervorragend. Sage mal, wie geht's dir eigentlich? Ich lebe schlicht, einfach, bescheiden wie immer. Und solange noch ein Schlücklein Champagner irgendwo ist, kann man das Leben gerade noch so ertragen. In alter Tradition. Aber ich muss zugeben, weitaus weniger als früher. Wobei ich ja nie ein Trinker war. Aber das ist eine andere Sache. Das stimmt, das stimmt. Das warst du nicht. Also ich kann mich erinnern an die Zeiten, wir waren alle ziemlich breit, bis auf Gregor. Gregor war immer, immer nüchtern. Das waren die Zeiten mit Jim Rakete in der Wittelsbacher Straße. Ja, neben mir sitzt Wolfgang Lippert. Hallo, guten Tag. Tag. Wolfgang. Ja. Grüß dich, mein Lieber. Ein unglaublicher Vorfall. Ja, du hast das große Glück, ihn nicht sehen zu müssen. Ja. Wieso, ist er dicker geworden? Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Bin dünner geworden. Nee, es ist, macht Spaß, euch Legenden zu lauschen. Auch das noch. Also, das mit den Legenden ist ja so eine Angelegenheit. Ja. Wenn man zur Legende wird, dann sind die Tage gezählt. Oh, dann nehmen wir ein anderes Wort. Ja. Bitte lass, darum. Lass uns ein anderes Wort. Lass uns ein. Guck mal, du, ich will auch überhaupt nicht zu viel jetzt von dir wissen und ich will auch nicht zu viel verraten, weil du bist ja morgen dran. Du kannst ja viel erzählen aus deinem Leben. Naja, also mit dem vielen Erzählen, ich werde mich kurz halten. Du weißt ja, die Hörer sind ungnädig, wenn man zu viel redet. Das ist richtig. In der Kühe liegt die Hü. Das ist richtig. Mhm. Aber du bist ja auch eine große Radiolegende in Berlin beim RIAS früher. Du kannst bestimmt eine ganze Menge erzählen. Vielleicht hast du ein paar Anekdoten drauf, ein paar Geschichten drauf, die die meisten vielleicht noch wissen oder viele gar nicht mehr, weil sie dich einfach nicht mehr kennen, weil sie zu jung sind. Hast du Probleme damit, von alten Zeiten zu reden oder machst du das gar nicht? Nein, nein, nein. Ich vermeide es nur, allen Leuten zu erzählen, ich würde demnächst meine Memoiren schreiben. Davon gibt es zu viele. Obwohl, es wäre gar nicht so unangebracht. Na also, da haben wir doch schon mal ein Thema. Mach's einfach. Wie würde denn das Buch heißen? Hast du schon einen Titel? Du bringst mich da in Verlegenheit. Vielleicht, wenn es dann soweit wäre, 70 Jahre zu viel, aber das ist vielleicht, nein, ich weiß es nicht. Also ehrlich gesagt, viele Bekannte und Freunde sagen mir, Mensch, schreib doch mal auf, weil ich so manchmal so in lockerer Gesellschaft mal diesen Schwank erzähle und den, dann fällt einem wieder jenes ein und man müsste sofort immer den Rekorder dabei haben und es aufschreiben. Du weißt, das Langzeitgedächtnis funktioniert ja immer ganz gut, wenn man älter wird. Das ist richtig, aber die Möglichkeit hast du ja morgen. Außerdem haben wir auf diesem Wege eben erfahren, dass du 70 bist. Nein, ich werde ja erst 70, so, um Gottes Willen. Gut. Also ganz so schlimm ist es nicht, weil ich dachte, 70 wäre für Memoiren ein ganz gutes... Auf jeden Fall, das ist richtig. Ein guter Zeitpunkt. Ein gutes Alter. Gut, dann einigen wir uns darauf, dass Gregor Rotschalk in 15 Jahren seine Memoiren schreibt. Vielen Dank. Danke für die Blumen. Was trinkst du? Ich trinke momentan nichts und wenn, dann Kaffee. Ich bin doch gleich fertig und dann muss ich mich ins Zug setzen. Gregor, wir freuen uns auf dich morgen. Ja. Prima, dass ich mal von dir gehört. Du kannst dich übrigens noch daran erinnern, in irgendeinem Flughafen, irgendwo im Ausland, haben wir uns vor 15 Jahren mal kurz gesehen. Richtig. Du hast gestockt und gesagt, wer bist du? Ja. Und ich musste meinen Namen nennen. Das ist richtig. So ist er manchmal. Und, furchtbar. Das Schlimme ist, du bist mir eingefallen, aber nicht der Flughafen. Das ist das Problem. Da kann ich dir aushelfen. Wo warst du? Ich sage denn nur ein Stichwort. Berr. Mal sehen, ob der einfällt. Berr. Berlin. Berlin, aber in Berlin war das. Der neue. Ja. Haben die einen Flughafen in Berlin? Wusste ich gar nicht. Aber der fällt vielleicht noch ein, bevor er fertig ist. Genau. Ja. Die machen mit Leo jetzt. Mit Leo arbeiten die zusammen. Gregor, ich wünsche dir was. Ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder und ich wünsche dir morgen eine wunderschöne Sendung. Danke dir. Tschüss und dir noch eine gute Sendung weiter. Bleib Danke. Gesund. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden. Broken jaw, 400 legs, kicked down my door. All my life, I swear I saw the city burn, the jackals call. Now I was dead before I hit the floor. I never stood a chance. Wasted sympathy and burning effigies. I'm not a saint, but you're. Die Zeit vergeht im Sauseschritt. Du bist schon wieder dran. Wir sitzen nicht, wir schreiten mit. Ja, es ist fast vorbei. Und Herr Lippert ist immer noch hier. Es hat mir Ich bin einfach hier nicht weggekommen. Das dachte ich mir. Also wenn ich jetzt hier Feierabend mache, Wolfgang Lippert bleibt einfach hier. Sie können ihn rund um die Uhr anrufen, immer. Auch nachts. Ja, auf jeden Fall. Er gibt auf alles, er weiß auf alles seine Antwort. Weil ich kann so schlecht schlafen. Ja, klar. Und wenn Sie ihn sehen möchten, er spielt auf der Insel Störtebeker den Rügen. Genau. du hast wieder alles. Huste mal ruhig ein bisschen, dann kann ich inzwischen was sagen. Jetzt hustet er wieder. Husten macht Spaß. Ja. Ich möchte mich verabschieden. Ich habe mir während viel der Mühe Musik habe ich mir Gedanken gemacht. Ach so, kein Frühstück, sondern Gedanken. Ich habe ein Gedicht gemacht. Ein Gedicht? Ja. Andacht zieht in dieses Studio. Man glaubt es nicht, aber ich habe ein Gedicht gemacht und möchte mich ganz herzlich von Ihnen verabschieden mit diesem Gedicht, das ich jetzt in den letzten 4,5 Stunden für mich selber erarbeitet habe. Ja, ich habe gefeilt nicht, um ausgewogen zu erscheinen. Das muss ich auch reimen, das Metro muss stimmen. Und ich beginne, meine Damen und Herren. Toi, toi, toi. Ich höre gerne, ich gestehe, Radio 1 von RBB. Auf Wiedersehen. Werbung.